Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Omega Tau. Heute geht es um Verkehr und Mobilität. Das ist ein Thema, zu dem ich schon länger mal was machen wollte und ich habe jetzt mit Martin Randelhoff einen Gesprächspartner gefunden, der zu sehr vielen Aspekten davon was sagen kann, weil er schon seit längerem den Blog Zukunft Mobilität betreibt und sich da eben mit verschiedenen Fragestellungen, sowohl was öffentlichen Nahverkehr als auch was Individualverkehr betrifft, beschäftigt. Es wird noch mindestens eine weitere Folge in diesem Themenbereich geben, und zwar ein Besuch bei der Verkehrsleitzentrale Stuttgart. Die wird voraussichtlich im Dezember veröffentlicht. Jetzt aber erstmal die Folge mit Martin Randelhoff. Den Link auf seinen Blog findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt stellt sich unser Gast nochmal selber vor. Also mein Name ist Martin Randelhoff. Ich bin 23 Jahre alt und ich studiere an der Technischen Universität in Dresden Verkehrswirtschaft. Und nebenbei betreibe ich noch den Blog Zukunft Mobilität, der sich eben über alle Themen zum Komplex Verkehr handelt oder alle Themen behandelt, also einmal Infrastruktur, Verkehrspolitik, aber auch Fahrzeugtechnik. Und der auch dieses Jahr den Grimm Online Award gewonnen hat. Okay, wir haben schon mehrere Premieren heute. Wir nehmen zum ersten Mal eine Episode hier zu Hause auf bei uns. Ich glaube, wir haben den jüngsten Gast aller Zeiten heute. Dieses Studium Verkehrswirtschaft, ist das so eine Mischung aus Technik und wirtschaftlichen Aspekten oder wie ist das ausgerichtet? Also es ist einmal Wirtschaft, also die ganzen Grundlagen, VWL, BWL und das ist dann nochmal die Grundlagen der Verkehrsplanung, Luftverkehr. Also es ist, man könnte sagen, vergleichbar mit dem Wirtschaftsingenieur und wir nehmen eben die Teile Wirtschaft und Verkehrsingenieurwesen. Mhm. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zu deinem Blog sagen. Also gegründet habe ich den Blog am 1. April 2010. Der ist jetzt also knapp 2,5 Jahre alt. Angefangen habe ich damals, weil ich mich im Grundstudium ein bisschen gelangweilt habe, weil eben nur sehr viel Modellierung, Statistik, Mathematik dabei war und das eben nichts mit Verkehr letztendlich zu tun hatte. Und ich habe dann mal ein bisschen im Internet rumgesucht, welche Blogs gibt es denn zum Thema Verkehr und habe dann eigentlich nur diese Autoblogs gefunden und die Eisenbahnblogger, die letztendlich sich eben am Wochenende an die Strecke stellen, ein paar Fotos machen und die dann ins Internet stellen. Aber mir hat eben ein bisschen erstens die Tiefe gefehlt, also diese ganzen theoretische Unterbau. Und ich habe so mit der Zeit gemerkt, Verkehr ist so ein Thema, jeder nimmt daran teil, jeder hat dazu was zu sagen, wenn man an der Ampel steht, die ist immer zu lange rot. Oder die anderen Autofahrer sind immer irgendwie die letzten Idioten und nur man selber macht immer alles richtig. Und es fehlt eben diese ganze Theorie und diese ganze Aufklärung, die dahinter steht. Es ist auch so bei Straßenbau- oder Verkehrsbauprojekten oder allen Infrastrukturprojekten, da fehlt eigentlich immer so ein bisschen die von Seiten der Planung und von Seiten der Politik die Erklärung. Aber es fehlt auch auf Seiten der Bevölkerung ein bisschen so das Bewusstsein für die ganzen Problematik oder das Bewusstsein überhaupt, wie komplex solche Projekte sind. Mhm. Und da habe ich eben versucht, ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Mhm. Und das hat mit der Zeit recht gut funktioniert. Und vor allem kamen dann eben auch so große Verkehrsprojekte wie Stuttgart 21 dazu oder auch andere lokale Projekte. Und mittlerweile ist das recht erfolgreich. Mhm. Ich habe gesehen, ein großes Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, waren ja jetzt die Verkehrsströme bei den Olympischen Spielen in London, richtig? Genau. Mhm. Und dann gibt es auch so Themen wie eben, dass du dich relativ viel mit Elektromobilität beschäftigst. Ich habe auch gesehen, du hast mal so eine Rechnung aufgemacht, was kostet ein Autokilometer? Genau. Fand ich auch sehr interessant. Also eigentlich deckst du da so die volle Bandbreite mit ab. Ja, also ich versuche eben über Straßenverkehr, öffentlichen Personennahverkehr, Schienenverkehr, ein bisschen Luftverkehr, ein bisschen Schifffahrt eben alles abzudecken. Mhm. Aber auch verstärkt eben Radverkehr, Fußgängerverkehre und eben auch diesen ganzen Komplex der Verkehrsplanung, diese ganze übergeordnete Raumplanung und die einzelnen Planungsschritte auch zu erklären. Mhm. Mhm. Genau. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, also du machst nicht nur diesen Blog, sondern du bist auch beratend tätig für Städte, Unternehmen? Also genau, also in letzter Zeit sehr viel eben Parteien, was so vor allem fahrscheinlosen ÖPNV angeht. Oder auch generell Innovationen im Verkehr, aber auch bei Unternehmen, Podiumsdiskussionen, Automobilhersteller, alle und andere Unternehmen, die eben einen Verkehrsbezug haben. Mhm. Genau. Okay, dass jetzt irgendwie ein Automobilhersteller an dem Thema Interesse hat, das ist klar. Aber ist ja auch interessant zu hören, dass zum Beispiel Parteien offensichtlich auch erkannt haben, dass das ein großes, wichtiges Thema ist. Also wie gesagt, es sind immer Parteien nur aus einem gewissen Spektrum. Also man, ja, man kann sogar sagen, es ist meistens eine Piratenpartei, Grüne und ein bisschen SPD, die also besonders, also insbesondere bei diesem Thema Fahrschanalyse ÖPNV eben ein großes Interesse zeigen, was ja auch zurzeit wieder auf der Agenda steht. Und generell so Innovationen im ÖPNV, das ist noch ein bisschen so ein kleinerer Bereich. Aber man spürt schon, dass Städte sich Gedanken machen, wie sie den Verkehr in den nächsten Jahren gestalten wollen und ob sie wirklich ihre Politik der Vergangenheit weiterführen, eben vor allem den motorisierten Individualverkehr, also Pkw, Motorrad zu fördern, oder ob sie jetzt wirklich ihren Fokus ein bisschen mehr auf den ÖPNV und Rad- und Fußverkehr legen. Mhm. Okay, gut, bevor wir da jetzt richtig tief einsteigen, legen wir vielleicht erstmal die Grundlagen. Wir hatten die beiden Wörter Verkehr und Mobilität jetzt schon mehrmals erwähnt. Wie sind die denn zu definieren? Es ist immer so eine Sache, weil Mobilität und Verkehr werden eigentlich sehr oft synonym verwendet, was de facto falsch ist, weil Mobilität ist eigentlich ein Bedürfnis und Verkehr ist ein Werkzeug. Mhm. Also Mobilität ist ein abgeleitetes Bedürfnis. Ich habe nicht das Bedürfnis, mich jetzt bewegen zu wollen, um des Bewegens willen, sondern ich habe immer das Bedürfnis, entweder zu einem gewissen Ort zu gelangen, um etwas zu erledigen oder um eben, als Beispiel eben, ich bin zu Hause und ich möchte etwas zu essen haben und da geht man heutzutage eben in den Supermarkt und ich habe das Bedürfnis, Essen, also Nahrungsaufnahme, und zwischen mir, meinem Wohnort und dem Supermarkt liegt eben eine Distanz. Und dann aus dieser Distanz generiert sich dann das Bedürfnis Mobilität. Mhm. Das bedeutet, Mobilität ist letztendlich die Möglichkeit der Ortsveränderung oder eben ein Grad der Möglichkeiten, die ich habe. Ja. Und eben um dieses Mobilitätsbedürfnis zu erfüllen, habe ich dann das Werkzeug Verkehr. Das bedeutet, ich wähle dann eben, ob ich mit dem Auto fahre oder ob ich zu Fuß gehe. Und Verkehr ist letztendlich das Mittel, um mein Mobilitätsbedürfnis zu befriedigen. Okay, das heißt, nach dieser Definition wäre zum Beispiel, wenn jemand joggen geht, das wäre eigentlich keine Mobilität, weil der bewegt sich ja um der Bewegung willen und nicht um ein weiteres Bedürfnis zu erfüllen. Genau. Aber das ist jetzt vielleicht Haarspalterei. Also letztendlich das Bedürfnis Fitness hat er schon noch. Ja. Aber letztendlich ist Joggen gehen eigentlich gar kein richtiger Weg, weil letztendlich keine Ortsveränderung dahinter, ja, liegt. Man hatte den gleichen Ausgangs- und den gleichen Zielpunkt und deswegen ist es eigentlich gar kein richtiger Verkehr, wie ihn die Verkehrswissenschaft versteht. Wobei das ja wahrscheinlich so bei der Infrastrukturplanung schon eben eine Rolle spielt, wenn man zum Beispiel sagt, es ist gut, wenn es da einen Park gibt irgendwo, dass die Leute spazieren gehen können oder joggen gehen können oder sowas. Genau. Also da spielt das dann eben wieder rein. Ja, aber dann zählt eben dieser Park als Erholung und man schaut sozusagen, wie gelangen die Menschen in diesen Park, um eben dieses, in Anführungszeichen, gut Erholung zu bekommen. Ja. Und die Verkehre werden dann gemessen. Also im Park selber wird das wahrscheinlich eher nicht passieren. Ja, okay. Gut, wir sind jetzt, also die Punkte, die du angesprochen hast, das geht so in Richtung eben Einkaufen, zur Arbeit kommen, solche Punkte. Inwieweit beschäftigst du dich denn auch mit dem Thema Fernverkehr, also Flugzeug und sowas, und auch mit dem Thema Transport von Waren? Es gehört natürlich alles zum Komplexverkehr dazu. Die Ortsveränderung über größere Distanzen, also letztendlich mit Flugzeug oder auch Eisenbahn, Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverkehr, gehört natürlich auch dazu. Das sind alles Gebiete, wo es Innovationen gibt, im Luftverkehr, vor allem dann eben auf Kraftstoffebene, mhm, oder auch bei der Effizienz. Und im Eisenbahnverkehr natürlich die globale Renaissance letztendlich der Eisenbahn, die wir zurzeit sehen, sehr viel Hochgeschwindigkeitszugverkehr, vor allem in Asien, aber auch in Spanien, Italien, sogar den USA, da werden ja zurzeit Hochgeschwindigkeitszugverbindungen geplant. Und deswegen ist es natürlich auch auf der Agenda. Ja. Und der Warenverkehr gehört natürlich auch dazu, also bei wachsender Globalisierung und einem wachsenden Grad von Arbeitsteilung hat man natürlich auch viel größere Warenströme und Verkehrsströme letztendlich, die aus über die Weltmeere gehen. Aber man hat natürlich auch das Problem letztendlich, wie verteile ich dann die Güter von den großen Nordseehäfen oder auch von den Häfen in den Niederlanden und Belgien letztendlich nach Deutschland oder eben bis nach Stuttgart runter. Ja. Und das sind natürlich alles Sachen, die dazugehören. Und wenn ich mir den Komplex Verkehr anschaue und heutzutage auf der Autobahn fahre, dann habe ich nun mal eine massive Belastung durch Lkw-Verkehr. Und ich habe natürlich dann auch Konflikte zwischen dem Personenverkehr und dem Güterverkehr. Und da muss man natürlich dann den Ausgleich schaffen. Ja. Man muss natürlich dann auch als Politiker sich überlegen, welche Ströme wachsen noch in Zukunft, wie sieht das genau aus mit der Verteilung und wie wird sich das, oder welche Stellschrauben muss ich jetzt drehen, damit ich auch in Zukunft diese ganze Verkehrsbelastung irgendwie abwickeln kann. Ja. Weißt du da irgendwelche Zahlen, so wie viele Kilometer werden in Deutschland für den Personenverkehr gefahren und wie viele für den Güterverkehr oder sowas? Also auswendig weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass es gibt so schöne Prognosen, dass bis zum Jahr 2030 der Lkw-Verkehr um bis zu 90% wachsen soll, zum Stand 2005. Okay. Glaube ich. Also dass sich letztendlich die Lkw-Menge verdoppelt und gefühlt wahrscheinlich sogar verdreifacht. Und der Pkw-Verkehr, also der Personenverkehr, soll wegen eben des demografischen Wandels ein bisschen, also stagnieren bzw. ganz leicht zurückgehen. Ja. Das kommt immer ganz drauf an. Das kann man natürlich mit dieser Langfristprognose nicht genau sagen. Und vor allem muss man auch sehen, dass die Annahmen, die dem immer zugrunde liegen, teilweise schon ein bisschen, wie soll ich sagen, liberal sind oder eher ein bisschen unrealistisch. Also zum Beispiel ein Ölpreis von $50 je Barrel brauche ich, da muss ich im Jahr 2030 nicht mehr drüber nachdenken. Ja, okay. Also da versucht man eine Sache in die Zukunft zu extrapolieren und vernachlässigt dann aber andere Parameter. Also man nimmt andere Parameter schon rein, aber man sagt sozusagen, der Ölpreis bleibt konstant. Okay. Das ist immer so eine Sache, weil damit sind immer Planungsbüros, große Planungsbüros vom Bundesverkehrsministerium beauftragt. Und je niedriger der Ölpreis ist, desto mehr Verkehrsleistung wird natürlich nachgefragt. Ja. Und je höher das Verkehrswachstum ist, desto mehr Bauprojekte und Infrastrukturprojekte muss ich natürlich durchführen. Und natürlich, wenn ein Ingenieurbüro sagt, ja okay, der Lkw-Verkehr wird um 90% steigen, die Politik beschließt, okay, wir müssen jetzt neue Autobahnen bauen oder ausbauen. Ich meine, irgendwer muss ja diese Aufträge, dann diese Planungsaufträge bekommen. Klar. Ja. Und das Ingenieurbüro, das freut sich natürlich. Ja. Aber ob das jetzt realistisch ist oder ob das jetzt für die Volkswirtschaft oder unsere Gesellschaft gut ist, das ist natürlich die nächste Frage. Ja, ja. Wir sind jetzt da eigentlich schon mittendrin. Ich würde gerne so ein bisschen besprechen, was sind denn eigentlich die Treiber für Mobilität? Also eben auch, wenn man dann quasi in Richtung Zukunft guckt, ausgehend von der heutigen Situation, man muss sich von A nach B bewegen, um einzukaufen, um zur Arbeit zu kommen oder zur Ausbildungsstelle zu kommen. Dann gibt es relativ viele Geschäftsreisende. Was sind denn da alles Einflussgrößen? Also generell, um nochmal auf dieses Thema Verkehr, Mobilität zurückzukommen. Letztendlich wird eben versucht, im möglichst hohen Grad an Mobilität zu gewährleisten. Und das muss nicht zwingend mit viel Verkehr verbunden sein. Also wenn ich zum Beispiel, das Idealbeispiel ist, ich lebe auf dem Bauernhof und möchte Nahrungsmittel. Das bedeutet, ich gehe letztendlich nur rüber in den Stall, habe da meine Kuh, melke die und habe dann die Milch. Das bedeutet, ich habe mit vielleicht 20 Meter Verkehr ein sehr hohes Maß an Mobilität. Mhm. Also ich habe letztlich mein Bedürfnis recht schnell, recht einfach erfüllt und deswegen habe ich sozusagen einen sehr hohen Grad an Mobilität gehabt, weil ich sehr fähig war, diesen Weg zurückzulegen. Ja. So, das ist letztendlich etwas, was wir versuchen. Ein Trend im Verkehrssektor ist eben, dass man eben diese Mobilität bewahren möchte und möchte aber diese ganzen externen Effekte, also diese Lärm, Abgase, Kosten, Unfallkosten des Verkehrs eben minimieren. Ein weiterer großer Einflussfaktor auf Verkehr ist natürlich der demografische Faktor. Mit einer älter werdenden Gesellschaft verändern sich natürlich die Bedürfnisse. Ich bin vielleicht körperlich nicht mehr so beweglich. Das bedeutet, ich muss eher kürzere Wege oder ich kann nur noch kürzere Wege zurücklegen. Das bedeutet, ich muss letztendlich mein Einzugsgebiet, das ich sozusagen mit Fußverkehr zurücklegen kann, das sinkt. Dann ist es natürlich noch eine Frage der Wahrnehmung, auch der Verkehrssicherheit. Wenn 90- oder 95-jährige Menschen mit vielleicht einer eingeschränkten Sehfähigkeit noch am Straßenverkehr teilnehmen, ist es natürlich ein höheres Risiko, als wenn jemand 40 ist und hat keinerlei Beeinträchtigung. Andere Sache sind natürlich auch noch steigende Energie- und Kraftstoffpreise, die natürlich dann auch die Kosten für Verkehr erhöhen und da einen sehr großen Einfluss haben. Andere Sachen sind natürlich Klima- und Umweltschutz mit stärkeren Emissionsrichtwerten und eben auch dem Versuch, durch verkehrspolitische Maßnahmen die CO2-Belastung zu senken. Andere Trends sind natürlich ein bisschen die Entmystifizierung des eigenen Autos, vor allem in der jüngeren Gesellschaft. Die ist eher mit dem Internet sozialisiert. Sie hat nicht mehr dieses Bedürfnis, wirklich von A nach B fahren zu müssen, in die Stadt zu fahren, um sich mit Freunden zu treffen, sondern sie kann es auch online machen. Da verschiebt, dann wird schon Verkehr vermieden oder entsteht erst gar nicht. Und das sind alles so Trends, die wirklich wirken. Und wenn man das global sieht, dann hat man natürlich auch so ganz große Trends wie eine wachsende Weltbevölkerung, vor allem in Asien. Man hat das Entstehen von wirklich Megacities mit 10 Millionen Einwohnern, was da schon eine kleine Stadt ist, bis 60, bis 100 Millionen Einwohnern. Das wird auf jeden Fall passieren. Man hat auch in Deutschland so eine Art Reurbanisierung. Früher waren die Städte ja viel durchmischter. Man hatte Industrie- und Wohngebiete, also die Arbeiter waren manchmal schon in Werkswohnungen auf dem Werksgelände gewohnt. Das hat sich dann natürlich ein bisschen entflochten. Eben, man hat Industrie- und Gewerbegebiete gemacht und eben um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, dann eben Wohngebiete außerhalb gemacht. Und dadurch hat man sozusagen eine räumliche Trennwirkung gehabt. Ja. Durch das Auto und das Aufkommen des Automobils in den 60er, 70er Jahren hat man natürlich geschafft, viel größere Entfernungen zurückzulegen. Das bedeutet, es wurde dann möglich, aufs Land zu ziehen, das Haus im Grünen, eben dann in die Stadt zu pendeln. Aber mittlerweile hat man gesehen, Verkehr ist ja nichts, was uns gefällt. Also Verkehr belastet uns ja eher. Das ist mit Stress verbunden, mit Kosten, mit Zeit, die wir brauchen. Und es ist wirklich weltweit oder auf jeden Fall in den USA, Kanada und Europa zu beobachten, dass jüngere Familien auch teilweise vom Land wieder in die Stadt zurückziehen oder zumindest an den Stadtrand. Da ist es eben angenehm, einen ÖPNV-Anschluss zu haben, der eben 24 Stunden am Tag wahrscheinlich dann sogar noch fährt. Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, die zu Fuß erreichbar sind. Und das ist auch noch so ein Trend, den wir zurzeit sehen. Und dann ist natürlich auch noch ein Trend, dass vor allem in den Großstädten der Fuß- und Radverkehr massiv wächst. Ja. Und eben Städte mittlerweile, also wie München, Berlin oder auch Frankfurt, eben mittlerweile auch stark in den Radverkehr investieren. Weißt du, woran das liegt? Also man muss dazu sagen, Städte mit einer guten Radverkehrsinfrastruktur haben schon immer mehr Radverkehr gehabt. Also Münster, Freiburg sind so die besten Beispiele. Ja, gut, das liegt halt oft auch an der Geografie. Das liegt auch an der Geografie und es liegt auch daran, dass es im Verkehr dieses normale Angebots-Nachfrage-Modell, das ist da umgekehrt. Also normalerweise, wenn man eine Dienstleistung oder ein Gut oder ein Produkt anbietet, ist es ja so, man hat eine Nachfrage und macht dann das passende Angebot. Mhm. Im Verkehr ist das anders. Im Verkehr mache ich zuerst Staat oder also es existiert zuerst das Angebot und dadurch wird erst die Nachfrage erzeugt. Erst wenn ich eine Straße habe, kann auch die Nachfrage da sein, mit dem Auto auf dieser Straße zu fahren. Ist diese Straße nicht da, entsteht diese Nachfrage nicht. Ja, aber wenn ich jetzt irgendwie nur eine kleine Straße habe und da fahren total viele Autos drauf, dann merke ich doch, okay, offenbar reicht das Angebot nicht. Oder ich habe einen Bus, der nur jede halbe Stunde fährt, ist aber total überfüllt, dann würde ich vielleicht sagen, naja, jede Viertelstunde wäre besser. Genau, das ist natürlich schon klar, man muss natürlich das Angebot dann anpassen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel ein Stadtviertel hat und da fährt erst gar kein Bus, dann kann gar nicht die Nachfrage nach öffentlichem Verkehr entstehen. Mhm. Und dann ziehen da auch keine Leute hin, die kein Auto haben, genau, weil ja da kein Bus fährt. Genau, dann habe ich ja nur die Möglichkeit, Nachfrage nach motorisierten Individualverkehr zu haben. Ja. Man muss dazu sagen, es ist nicht überall sehr gute Radverkehrsinfrastruktur, aber es wurde in den letzten 10, 20 Jahren schon in die Radwegeinfrastruktur investiert und auch in Abstellmöglichkeiten und so. Dadurch ist es eben attraktiver geworden, Fahrrad zu fahren in der Stadt. Also in den 60er, 70er Jahren hat das niemand gemacht. Mhm. Früher, also bevor diese automobile Zeit angefangen hat, war das ja anders. Also 1800, 1900, 1910 sind sehr, sehr viele Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das hat man gesehen, immer wenn im Ruhrgebiet in den großen Stahlwerken die Schichtwechsel waren, da war ein unglaublicher Radverkehr. Mhm. Steigende Löhne und das Automobil haben eben dafür gesorgt, dass die Menschen eben das komfortablere Verkehrsmittel gewählt haben. Ja. Mittlerweile ist es natürlich so, wir haben auch eine kleine Zeitrestriktion da drin. Man ist ja heutzutage auch sehr fitnessbewusst. Es ist so, wenn ich 8 Stunden am Tag arbeite und ich fahre morgens und abends noch jeweils 1 Stunde zur Arbeit, da bin ich letztendlich 10 Stunden unterwegs, nur für meine Arbeit. Mhm. Und meistens sind die Leute dann nach abends 1 Stunde joggen gegangen. Wenn ich es natürlich schaffe, irgendwie diesen Weg morgens und abends mit dem Fahrrad zurückzulegen und brauche ungefähr genauso lange, dann kann ich mir natürlich diese Stunde Zeit, dann, die ich zum Joggen brauche, nicht sparen und habe den gleichen Fitness-Weg. Ja. Das ist auch noch so ein Trend. Sieht man auch vor allem in den USA sehr stark. Und dann ist natürlich so eine Sache, die Überzeugung ist natürlich auch mittlerweile da. Die Überzeugung ist da, dass Verkehr auch eine schädliche Komponente hat, dass es nicht nur Vorteile bringt. Diese ganze Klimaschutzdebatte ist natürlich auch sehr wichtig. Und da deswegen überlegen sich vor allem jüngere Menschen, ob sie nicht wirklich das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel nutzen. Ja. Und nicht nur als Freizeitverkehrsmittel. Ja. Bei älteren Menschen ist es eher so, zum Einkaufen wird das Fahrrad mal genommen, aber zur Arbeit eher nicht so. Ja. Sonntag mal die Fahrt ins Grüne ist okay, aber nicht jeden Tag 10, 15 Kilometer hin und wieder zurück. Und das Fahrrad hat ja da auch deutlich, also zumindest in meiner Wahrnehmung, deutlich mehr zugenommen, als dass jetzt jemand zu Fuß zur Arbeit geht. Das wird vermutlich einfach an den durchschnittlichen Distanzen liegen, die da genau so zurückgelegt werden. Was sehr überraschend ist, in New York zum Beispiel ist der Radverkehr in den letzten 10 Jahren um 260% gewachsen. Mhm. Und das sind Wachstumsraten, also immer noch jährliche Wachstumsraten von 10, 15 bis 20%, die man da hat. Und das hat man ja auch in Deutschland, also München oder Berlin, das sind solche Städte, die haben ein massives Radverkehrswachstum. Und durch dieses Radverkehrswachstum haben wir ja auch jetzt heutzutage Diskussionen wie diese Kampfradler-Diskussion, dieser neue Typ Verkehrsteilnehmer, der da ist, der fordert einen gewissen Raum ein. Ja. Und Raum ist natürlich ein begrenztes Gut. Das bedeutet, wenn er mehr einfordert, muss es irgendjemand anders wegnehmen. Und es ist nun mal normalerweise der Straßenverkehr dann ein bisschen leiden. Deswegen kommt eben diese gesellschaftliche Debatte auch auf. Ja, der Radverkehr, die fahren sowieso wie die gesenkte Sau. Und der Radfahrer sagt ja, der Autofahrer, der fährt mich fast jedes Mal um. Und der Fußgänger sagt ja, die Radfahrer, die sollen bisher auf die Straße, weil hier ist mein Fußweg. Der Autofahrer sagt ja, was macht dieser Radfahrer? Der bremst mich aus, der soll auf den Fußweg. Und dann gibt es halt noch diese Zwischenstufen, die E-Bikes, die ja zum Teil auch relativ schnell fahren zum Beispiel. Genau. Und die auch komplett neue Nutzerschichten natürlich ansprechen und die es natürlich auch möglich machen, auch in hügeligeren Städten dann mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ohne total verschwitzt anzukommen. Ja. Und dadurch ändert sich natürlich auch was im Pendelverkehr. Ich würde noch mal gerne auf dieses Stadt-Land-Gefälle eingehen. Also wir haben in vielen Gebieten wachsende Städte. Das heißt, vermutlich findet da so eine gewisse Verdichtung in den Städten statt, aber vermutlich werden auch die Städte selber größer, also flächenmäßig größer. Ja. Das heißt, die Strecken, die man in der Stadt zurücklegen muss, werden größer und ab einer gewissen Distanz in irgendwelchen sehr großen Städten in Asien ist es ja dann auch eigentlich nicht mehr sinnvoll möglich, zum Beispiel mit dem Bus von A nach B zu fahren, weil das halt auch 3 Stunden dauert, selbst wenn man immer noch in der gleichen Stadt ist. Das heißt, da braucht man dann schon irgendwie eine Metro oder sowas. Und auf der anderen Seite haben wir eben in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Gebiete, die mehr oder weniger aussterben, wo es immer weniger lukrativ wird, dort irgendwie öffentliche Verkehrsmittel zu betreiben, zum einen. Aber vermutlich wirkt sich das ja irgendwann auch auf den Straßenbau aus. Das heißt, da werden die Straßen ja dann wahrscheinlich irgendwann schlechter, wenn da nur 3 Leute am Tag drauf entlangfahren. Ja gut, die Straße wird viel schlechter, wenn 3000 da fahren würden. Ja gut, aber also, vielleicht wird die nicht mehr so oft saniert, der Bedarf nicht mit da ist. Mit die Finanzierungsmittel, die natürlich dann, oder der Nutzen, der daraus generiert wird, wenn viel weniger Leute davon profitieren, das ist natürlich klar. Ja. Also um das mal ein bisschen zu ordnen. Weltweit haben wir natürlich dann dieses Entstehen von Megacities. In Deutschland ist es ein bisschen anders oder in Westeuropa allgemein. Es gibt natürlich ein paar Städte, die dann wachsen. Aber insgesamt gesehen nimmt die Bevölkerung ja auch durchaus ab. Ja. Also es heißt ja, dass wir sind jetzt noch bei 82 Millionen. Ich glaube, die Zahl für 2030 oder 2050, ich bin mir gerade nicht sicher, also ist irgendwie was mit 70 Millionen. Mhm. Bei diesen Zahlen, ich bin da immer noch ein bisschen unschlüssig, weil es kommt noch dazu, man weiß noch nicht wirklich, wie Klimawandel sich auswirkt. Man weiß noch nicht, wie die Wanderungsbewegungen sind. Flüchtlingsströme, wenn wirklich in Afrika die Versteppung weitergehen sollte oder Wassermangel herrscht, weiß man noch nicht wie wir das dann wirklich handeln werden. Aber wenn man die heutige Bevölkerung nimmt und nimmt heutige Geburten- und Sterberaten, dann haben wir natürlich eine sinkende Bevölkerung in Westeuropa. Vorhin habe ich gesagt, die Menschen ziehen mehr in die Städte. man hat natürlich eine Verdichtung in den Städten. Man hat auch immer noch ein Flächenwachstum, aber das hält sich arg in Grenzen. Okay. Also Berlin wird sich jetzt von der Fläche nicht verdoppeln. Man wird dann eher sehen, dass man wirklich noch freie Flächen umnutzt oder auch ältere Industrieflächen oder Brachflächen eben umwidmet und dann die bebaut. Darauf wird man stärker achten, weil auch der Flächenverbrauch ein großes Problem ist. Verkehrlich gesehen ist es natürlich so, ab einer gewissen Größe bilden sich in Städten natürlich mehrere Zentren. Also man hat dann nicht mehr dieses klassische monozentrische wie eine Altstadt, wo alle Einkaufsmöglichkeiten sind und der ganze Wohnraum gliedert sich dann außen an. Ja. Sondern man hat dann wirklich so das Entstehen von mehreren Stadtteilzentren. Ja. Das Leben, das hat schon so einen Lokalbezug auch in Großstädten noch. Deswegen ist das mit dem Verkehrsstrom zum Einkaufen und zur Naherholung und so nicht so gravierend. Die Sache ist natürlich die, wenn man sich den Pendlerverkehr anschaut, die Arbeitsplatzverteilung und die Wohnortverteilung. München zum Beispiel, da sind die Mieten exorbitant hoch. Mhm. Das bedeutet, die Menschen ziehen eher an den Stadtrand, also diesen ganzen Agglomerationsraum. Und da hat man natürlich dann morgens und abends sehr große Pendlerströme in die Innenstadt rein und abends wieder raus. Was natürlich dann, weil es ja auch zeitlich sich überdeckt, eine sehr hohe Verkehrsnachfrage zu einer bestimmten Zeit hat. Ja. Und dann nimmt man natürlich so hochkapazitive Mittel, also Verkehrsmittel wie U-Bahn und S-Bahn und erschließt eben Stadtteile dann eher mit dem Bus oder dann so Querverbindungen mit der Straßenbahn oder auch die Anbindung an eben diese, an U-Bahn und S-Bahn-Stationen, die geschehen dann mit Straßenbahn und Bus. Wenn man sich das Land anschaut, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Wir haben ja heutzutage schon große Probleme im ländlichen Raum, eben vor allem öffentliches Verkehrsangebot aufrechtzuerhalten. Ja. In vielen Dörfern und wirklich kleineren Städten ist es so, da ist das einzige öffentliche Verkehrsangebot noch der Schulbus, der bestellt ist. Das kann morgens vielleicht noch passen, um als Pendler in die Stadt zu kommen, zu seinem Arbeitsplatz, aber natürlich abends, wenn man heraus möchte, hat man da ein großes Problem. Ja. Weil eben Schule entweder um 1 oder um 2 oder um 3 zu Ende ist. Aber das heißt, da dürfen dann auch andere Leute den Schulbus nutzen. Kommt drauf an. Also es gibt einmal Schulbusse, die nur die reine Schulbusse sind. Es gibt einmal den ÖPNV, der eben wirklich öffentlich ist. Und also jeder Bus und jede Bahn ist ja vom Aufgabenträger bestellt. Okay, das heißt, es ist dann sozusagen abgesprochen mit der Stadt, so dann fängt die Schule an und dann lasst doch den Bus dann und dann fahren. Genau. Okay. Und der muss eben also meistens zu der und der Zeit eben da ankommen und dass die Kinder 10, 15 Minuten noch haben, bis die Schule anfängt. Ja. Und letztendlich diktiert sozusagen diese Schulanfangszeit eben den Busfahrplan. Ja. Das ist natürlich auch so eine Sache mit der demografischen Entwicklung, weniger Kinder, die geboren werden, geht natürlich auch der Schülerverkehr zurück, abgesehen von diesen unpaarigen Verkehrsbeziehungen, die man da hat. Was ist das? Also, dass letztendlich der normale Weg zur Arbeit eben nicht mit dem Weg zur Schule übereinstimmt. Mhm. Und eben abends und morgens, beziehungsweise abends und mittags dann andere Verkehrsströme existieren. Ja. Eben, wie gesagt, Schulende und Arbeitsende sind meistens zu unterschiedlichen Zeiten. Ja. Und die Läden haben dann normalerweise auch noch nicht offen, wenn die Schulen beginnen. Genau. Und dann kann man das auch nicht zum Einkaufen nutzen. Ja. Wenn man das mal ein bisschen ein Resümee zieht, was haben wir dann für Probleme? Wir haben letztendlich Probleme generell, es leben weniger Leute im Dorf. Die Dorfbevölkerung wird tendenziell älter und die Zahl Kinder und Jugendliche nimmt ab. Das bedeutet letztendlich, es wird unattraktiver, eben ÖPNV auf dem Land anzubieten. Ein ÖPNV ist immer da stark, wo hohe Dichten sind. Das bedeutet, wo er an einer Haltestelle sehr viele Fahrgäste aufnehmen kann und die dann einen Weg zurücklegen. Deswegen ist ÖPNV in Großstädten wie Berlin, Hamburg und München und auch Dresden also wirklich effizient. Da reden wir dann über Kostendeckungsgrade von 75% bis 100%. Okay. Und 75% sind schon gut, höre ich jetzt also daraus. Also alles über 40% ist eigentlich voll in Ordnung. Also ÖPNV ist immer ein Zuschussgeschäft. Ja. Aber wenn ich natürlich auf dem Dorf einen Stundentakt anbiete und jede Stunde den Bus fährt und vielleicht 3 Leute einsteigen, dann habe ich vielleicht einen Kostendeckungsgrad von 10, 4, 5, 15%. Okay. Und der Landkreis in dem Fall wird das natürlich als Daseinsvorsorge finanzieren. Aber es ist natürlich die Frage, wie lange er das macht. Wenn natürlich letztendlich vielleicht jede Stunde noch einer fahren will, da überlegt man sich schon, ob man nicht den Bus nur alle 2, 3, 4 Stunden fahren lässt, dann wird das ganze Angebot natürlich unattraktiv. Okay. Und dann wird es erst recht keiner mehr diesen Bus benutzen. Ja. Okay, aber das heißt, wenn jetzt wir irgendeine Kommune haben, wo wir eine Kostendeckung von 5% haben, dann heißt das, da müssten die Fahrpreise um das 20-fache steigen, damit das kostendeckend wäre. Jetzt rein theoretisch. Rein theoretisch, wenn jeder das bezahlen müsste, dass sich das auch wirklich trägt. Ja. Und das ist eben genau diese Problematik. Und dazu kommt eben, wenn man sich heutzutage Dörfer anschaut, sehr viele dörfliche Strukturen sind ja kaputt gegangen. Also man hat ja früher den Bäcker, den Metzger, die Post, eine Drogerie und weitere kleine Einheiten hatte man ja noch in den Dörfern. Das ist ja komplett verschwunden. Heutzutage gibt es die großen Einkaufszentren auf der grünen Wiese. Und es gibt eben noch in den Städten das Angebot, Aldi, Lidl oder anderen Supermarkt. Und da muss ich natürlich erst hinkommen. Ja. Es wird nicht in jedem Dorf mit 100, 200 Einwohnern noch die Möglichkeit geben, einzukaufen. Und das ist eben so eine Frage, die muss man sich stellen, wie wollen wir die ländliche Bevölkerung in Zukunft noch mobil halten? Ja. Und es ist auch klar, dass das Auto da eine sehr große Rolle spielt, auch in Zukunft. Also 90% des Verkehrs auf dem Land wird auch in Zukunft vom Auto abhängen. Mhm. Und auf dem Land ist dann natürlich so ein großer Trend, erstens so mobile, sozusagen wenn der Prophet nicht zum Berg kommen muss, muss der Berg zum Propheten kommen, eben so mobile Bäcker, die über die Dörfer tingeln oder da ihre Waren verkaufen. Und es ist natürlich noch so ein Trend, sozusagen Mitfahrten zu organisieren, dass ich eben meinen Nachbar, der vielleicht nicht mehr so gut sieht, mit zum Einkaufen nehme oder eben Sachen mitbringe. Dann ist natürlich noch ein Trend, den man sozusagen auch noch haben könnte, ist so wachsender E-Commerce, dass die Leute dann eben mehr im Internet bestellen, auch Lebensmittel. Und dass sie eben vom Lieferanten dann geliefert wird, was auch wieder unterschiedliche Verkehre erzeugt. Gut, und es gibt ja auch den Effekt, dass es, also zum einen E-Commerce, ich brauche jetzt Kartoffeln und bestelle die halt im Internet. Dann muss aber halt trotzdem noch irgendwie ein Auto zu mir fahren und die Kartoffeln liefern. Und es gibt ja aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Online-Banking, wo früher sich jemand von A nach B bewegen musste und heute wird dieser Weg einfach eingespart. Gut, da kann man sagen, das hat halt früher jemand gemacht, nachdem er seine Kartoffeln gekauft hat, also er ist nicht extra deswegen hat sich nicht extra deswegen fortbewegt, aber potenziell steigen ja solche Möglichkeiten auch durch das Internet. Ja, definitiv. Also das Internet ist eigentlich einer der Top-Verkehrsvermeider überhaupt. Ja. Also das ist soziale Netzwerke sorgen dafür, dass wir eben nicht mehr wirklich in die Stadt fahren müssen, um uns mit Freunden auszutauschen. Online-Banking ist ein sehr gutes Beispiel, auch das Bestellen von Waren. Ich muss nicht mehr ins Kaufhaus gehen oder einen Schuhladen, um mir Schuhe zu kaufen, sondern die kommen zu mir. Das ist natürlich alles ein Trend oder auch, wie gesagt, die Postfiliale, die früher im Dorf war. Ich kann natürlich heutzutage auch meine Briefmarken am Computer ausdrucken und klicke die auf und schmeiße in den Briefkasten rein. Oder Fahrscheine kaufen, ohne zum Schalter zu gehen. Genau. Ja. Problem ist eben nur, eine ältere Bevölkerung ist halt noch nicht so internetaffin. Ja. Das werden wir vielleicht in 20, 30, 40 Jahren haben, wenn die heutige Generation, die wirklich mit dem Internet sozialisiert wurde, auch in dieses Alter kommt. Ja. Also das Internet ist natürlich einer der Haupttriebfedern, was diese Veränderung im Verkehrsablauf und im Verkehr allgemein beinhaltet. Ja. Das ist ja auch so, das Smartphone ist das Werkzeug für Mobilität der Zukunft. Mhm. Ich kann meine Tickets mit dem Smartphone buchen, ich kann Verbindungen nachschauen, ich kann Google Maps, ich kann wirklich schauen, wo ich hinlaufen muss, wenn ich mich nicht auskenne. Also wie gesagt, ich war jetzt die letzten 3-4 Tage wirklich unterwegs in fremden Städten. Ich habe immer den ÖPNV benutzt, ich habe mir aber niemals irgendwie einen Stadtplan oder so auf Papier geholt. Ich habe eine App drauf, ich habe mir vorher die Daten runtergeladen, in Deutschland Echtzeitnavigation im ÖPNV und ich habe wirklich geschaut, wo muss ich hin und wie ist meine beste Verbindung und welchen Fahrpreis zahle ich da? Jetzt sind wir schon beim ÖPNV angekommen, vielleicht können wir da jetzt ein bisschen mehr einsteigen und vielleicht auch ein bisschen technischer werden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Szenario, also man kann ja verschiedene Szenarien entwickeln, wie man in der Zukunft mit steigendem Mobilitätsbedürfnis die Verkehrsströme sicherstellen will, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass man den öffentlichen Nahverkehr stärken will, dass man will, dass mehr Leute öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Was ist denn da wichtig? Also die Dinge, die mir einfallen, sind so Dinge wie natürlich, dass man gute Verbindung braucht, gute Umsteigemöglichkeiten, dass man eine hohe Taktung braucht. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel, gut, der eine Punkt ist, wie nah ist die Haltestelle an meinem Einstieg oder an meinem Ausgangsort? Wie sicher fühle ich mich in dem Verkehrsmittel? Wie sauber ist es dort? Habe ich dort einen Sitzplatz? Solche Punkte. Was spielt da alles eine Rolle? Also alles Genannte spielt eine Rolle. es gibt ein paar harte Faktoren, die dazugehören, und es gibt ein paar weiche Faktoren. Man kann im Verkehrsnachfrage oder auch die Nachfrage nach ÖPNV sehr gut, das sind letztendlich alles Elastizitäten. Also letztendlich ein Faktor, der sich ändert, und wie wirkt dieser Faktor auf die Nachfrage? Mhm. Also wenn ich am Preis drehe, wie steigt eben die Nachfrage? Mhm. Wenn ich sozusagen schaue, wie ich die Verbindung verbessere, also die Angebotsqualität verbessere, wie steigt die Nachfrage? Das Wichtigste im Verkehr ist letztendlich die Reisezeitminimierung. Man versucht immer möglichst wenig Zeit von A nach B zu verwenden. Ja. Es ist natürlich so, man betrachtet, wenn ich wirklich eine Verbindung habe, die komplexe Reisezeit. Das bedeutet, ich betrachte nicht nur die reine Fahrzeit des Busses, sondern ich betrachte auch die Zugangszeit zur Haltestelle. Ich betrachte die Fahrzeit zu meinem Umstiegspunkt. Ich betrachte die Übergangszeit zwischen zwei Verkehrsmitteln oder zwischen zwei, also im intermodalen Verkehr sozusagen dann zwischen Bus und Straßenbahn oder im intramodalen Verkehr zwischen Bus und Bus. Und dann eben noch die Abgangszeit. Mhm. Meistens haben wir die Haltestelle natürlich nicht vor der Haustür und auch nicht unbedingt direkt bei der Arbeit. Das bedeutet, wir haben immer noch einen Fußweg, der eine gewisse Zugangszeit hat. Und diese Zugangszeit hängt natürlich davon ab, wie weit die Haltestelle entfernt ist. Haltestellen haben immer so einen bestimmten Einzugsradius. Der ist in der Stadt ein bisschen kleiner als auf dem Land. Und man sagt immer so, die Haltestellenabstände 400 Meter ist schon sehr attraktiv. Also da hat man eigentlich schon so eine sehr gute Abdeckung eines Stadtviertels erreicht. Also wenn jede Person von sich zu Hause 400 Meter zur nächsten Haltestelle braucht. Genau, man versucht eben immer als, man schaut immer, was ist die schnellste Verbindung für einen persönlich. Und dann bewertet man das eben. Man nimmt diese ganzen Erfahrungen, die man entweder gesammelt hat, oder die ganzen Informationen, die man bekommt, eben aus dem Fahrplan, aus den Fahrpreisen, aus eben so Erfahrungen, war der Bus sicher, ist der Busfahrer in Ordnung, also habe ich mich sicher gefühlt oder ist jetzt irgendwie sehr unsicher gefahren. Und daraus mache ich letztendlich eine Bewertung der Verkehrsmittel. Und ich habe ja mehrere Alternativen, die gegenüberstehen. Ich habe den motorisierten Individualverkehr, wenn ich einen Führerschein und ein Auto besitze. Da kann ich natürlich mit dem Auto fahren. Ich habe die Möglichkeit, den ÖPNV, wenn ein Angebot da ist und das Angebot irgendwie stimmig ist und es zu meiner Verkehrsnachfrage passt, habe ich noch die Möglichkeit, den ÖPNV zu benutzen. Und ich habe zum Beispiel noch den Radverkehr, wenn ich eben weiß, dass die Verbindung mit dem Rad auch sicher ist. Und dann als Mensch im Unterbewusstsein vergleicht man immer diese Bewertung von den verschiedenen Verkehrsmitteln. Und dann wählt man immer das, was man selber als höchstes bewertet. Mhm. Zum Angebot gehört natürlich auch zum ÖPNV-Angebot gehört natürlich auch die Taktzeit dazu. Das bedeutet, logischerweise ist ein dichterer Takt attraktiver, weil ich weniger Wartezeit zwischen den einzelnen Fahrzeugen habe. Mhm. Das bedeutet, wenn ich an die Haltestelle ankomme und es gibt einen 10-Minuten-Takt, sehr viele Leute schauen gar nicht mehr auf den Fahrplan drauf, sondern wissen eben, also sozusagen 10 bis 0 Minuten. Also letztendlich, der Bus ist gerade weggefahren, dann muss ich 10 Minuten warten oder der Bus kommt gleich 0 Minuten. Ja. Und diese Wahrscheinlichkeit, die dazwischen liegt, dass ein Bus gerade jetzt ankommt, wenn ich da bin, die ist eben gleich verteilt. Okay, gut. Also wenn ich zufällig zu der Haltestelle gehe, ohne vorher auf den Fahrplan zu gucken, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Bus kommt, gleich verteilt. Ja, okay. Mhm. So. Diese Wahrscheinlichkeit oder diese Taktzeiten, die gehen natürlich mit in die Bewertung ein. Es ist unattraktiver, wenn ich zum Beispiel nur einen 60-Minuten-Takt habe im Vergleich zum 5-Minuten-Takt. Ist natürlich erstmal logisch. Ja, wobei das halt besonders ins Gewicht fällt, wenn ich die Ankunftszeit an der Haltestelle nicht selber bestimmen kann. Zum einen, weil ich zum Beispiel umsteigen muss und mein anderes Verkehrsmittel erst zu einer bestimmten Zeit ankommt. Oder weil ich zu einer bestimmten Zeit Feierabend habe und keine Gleitzeit habe. Und dann muss ich halt die Firma zu dem Zeitpunkt verlassen. Und vielleicht ist der Bus 5 Minuten vorher gefahren, dann muss ich 55 Minuten warten. Genau. Wenn ich Gleitzeit habe und ich weiß, der Bus fährt um 17.15 Uhr, dann kann ich ja um 17.05 Uhr Feierabend machen, damit ich rechtzeitig zum Bus da bin. Genau. Die Wartezeit geht natürlich in die Bewertung negativ ein. Ja. Je länger die Wartezeit ist, desto niedriger ist natürlich die Bewertungsfunktion. Ja. Ich habe vorhin gesagt, Reisezeitminimierung. Und wenn ich natürlich erst 55 Minuten an der Haltestelle warten muss, aber die reine Fahrzeit nur 10 Minuten beträgt, dann wird kein Mensch diesen Bus benutzen. Ja. Da wird man dann entweder zu Fuß gehen, bei 10 Minuten geht das gerade noch so, oder eben dann mit dem Auto fahren. Mhm. Wie gesagt, das Wichtigste ist Reisezeit, dann ist auch noch sehr wichtig, ist letztendlich der Takt, die Frequenz. Die Entfernung zur nächsten Haltestelle, wenn ich erst 3-4 Kilometer laufen muss, bis ich bei der Haltestelle bin, dann werde ich dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen. Ja. Das ist de facto so. Wichtig ist auch noch Sicherheit, Zuverlässigkeit ist auch noch ein sehr großes Thema. Also, dass der Bus auch kommt. Ja. nicht sehr von Defekten geplagt ist, sehr viele Ausfälle sind und die Wahrscheinlichkeit ist eben, der Bus kommt, eben nur bei 50% liegt. Da zählen auch Fahrplantreue Zähler mit rein. Mhm. Also wenn sehr große Verspätungen entstehen, dann ist eine Verbindung dadurch sehr unzuverlässig wird, dann wird die Bewertung davon auch recht niedrig sein. Komfort ist nicht so wichtig. Okay. Weil sonst zum Beispiel in London mit 4 Fahrgästen pro Quadratmeter während der Rush-Hour würde kein Mensch mehr fahren, genauso wenig wie in Tokio. Aber da sind letztendlich andere Verkehrsmittel wie das eigene Auto wegen mangelndem Parkplatz und so noch unattraktiver, okay. Dass man das sozusagen in Kauf nimmt. Das heißt, in London gibt es wirklich 4 Fahrgäste pro Quadratmeter in der Rush-Hour. Also man hat 4, in der Spitze glaube ich mal 6 Fahrgäste pro Quadratmeter gemessen. Also das ist aber dann dass wirklich das Ziel erreicht. Also mehr geht gar nicht. Okay, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass 6 Leute sich auf einem Quadratmeter hinstellen können. Aber also gut, wenn man entsprechend zusammendrückt, also ist das vielleicht so. In Asien ist das noch, geht das wirklich. Okay. Da kann man 6 Fahrgäste pro Quadratmeter unterbringen. Okay. Und in Tokio ist es ja zum Beispiel so, da fahren Pendler auch 2-3 Stunden. Ja. Gut, wenn man so dicht steht, dann braucht man sich auch nicht mehr festhalten, weil ja, die schlafen man dann eh ja nicht auch. Um. Die schlafen dann ja Im auch. Stehen? Im Stehen, ja. Okay. Also ist wirklich so. Genau, aber um nochmal darauf zurückzukommen, was gar nicht wichtig ist, was viele Menschen gar nicht glauben, ist der Preis. Ah ja, das hätte ich jetzt auch als erstes gedacht. Der Preis geht, also man hat das mal gemessen, der Preis geht in die Verkehrsmittelwahl, also oder in die Entscheidung, nehme ich den ÖPNV oder nicht, zu maximal 6% ein. Das ist fast nichts mehr, weil zum Beispiel die Reisezeit ein Vielfaches davon ausmacht. Mhm. Und es ist sozusagen sehr viel wichtiger, das Angebot zu verdichten oder zu verbessern und die Reisezeit zu verkürzen, anstatt den Preis wirklich an dem Preis was zu drehen. Mhm. Mobilität hat einen gewissen Preis, das wissen wir, im Verkehr. Das ist egal, ob wir mit dem Auto fahren, mit dem ÖPNV oder mit der Eisenbahn. Und wir akzeptieren auch gewisse Preise. Mhm. Also wie gesagt, jedes Mal, wenn irgendwie Ostern ist oder die Kraftstoffpreise steigen, alle Leute schimpfen, aber letztendlich ändert sich nichts an ihrem Verhalten, an ihrer Fahrleistung. Sie fahren trotzdem noch Auto. Mhm. Es gibt so ein paar psychologische Marken, da überlegen sich manche Menschen eben, ob sie umsteigen. Aber die Elastizitäten, die dahinter liegen, sind äußerst gering. Mhm. Also man hat das mal gemessen zur Einführung der Ökosteuer. Im Jahr 2004 gab es mal eine große Studie, hat man mal geschaut, wie die Menschen auf einzelne Preisanpassungen reagieren. Und man hat herausgefunden, dass 10 Cent mehr pro Liter Benzin oder Diesel die Nachfrage nach ÖPNV um 1% steigen lassen. Also 1 Euro Preisanstieg bei Kraftstoffen erzeugt letztendlich einen Nachfragesteig von 10% im ÖPNV. Wenn das linear ist. Ja, also ja. Das kann man bei so niedrigen Sachen kann man davon ausgehen. Okay. Mhm. Und das ist eben sehr wichtig zu wissen, wenn man auch ÖPNV-Angebot und so plant, dass eben die Zugangszeit minimiert werden muss, die Reisezeit minimiert werden muss und dass man immer die komplexe Reisezeit betrachtet. Mhm. Dass man wirklich von A nach B das misst und nicht nur die reine Fahrzeit vom Bus. Mhm. Du hast jetzt vorhin gesagt, Komfort spielt nicht so eine große Rolle. Also Komfort spielt bei der Verkehrsmittelwahl schon eine gewisse Rolle, bloß beim ÖPNV nicht so wirklich. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das sozusagen zielgruppenabhängig ist. Weil wenn jetzt jemand, der zur Arbeit pendelt, fit und alleine unterwegs, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn man jetzt mit 3 Kindern unterwegs ist, dann will man vielleicht doch, dass es da sauber ist in dem Bus, weil die alles antatschen oder wenn ich alt bin, will ich halt einen Sitzplatz haben oder keine Ahnung, eine Klimaanlage oder sowas. Ja, ist ja auch der große Vorteil vom eigenen PKW eigentlich. Mhm. Da habe ich eben den maximalen Komfort, ich kann selber mein Umfeld direkt beeinflussen, das geht im ÖPNV natürlich nicht. Wie gesagt, es sind immer unterschiedliche Bewertungen. Wenn natürlich jetzt Autofahren 20 Mal so viel kosten würde wie heute und der Komfort gleich bleiben würde, dann würden sich die Leute natürlich eventuell überlegen, ob sie umsteigen. Mhm. Wenn ich mit dem PKW jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit pendel, 2 Stunden im Stau stehe und der Bus auf einer eigenen Spur daneben herfährt und ich vielleicht da nur eine halbe Stunde brauche, die Leute werden dann mit dem Bus fahren. Ja. Dann geben sie ihr eigenes Komfortbedürfnis auf, um diesen Reisezeitgewinn eben mitzunehmen. Ja. Und man muss eben immer diesen Vergleich betrachten. Ja. ÖPNV ist in Großstädten sehr gut ausgebaut. Da hat man auch sehr viele Nutzer und auch sehr relativ wenig Pkw-Fahrten. Also in Berlin ist es zum Beispiel so, die Pkw-Besitzrate ist ja schon relativ gering. Also der besitzt ja, ich glaube 40% der Haushalte besitzen gar keinen eigenen Pkw mehr in Berlin. Das sind halt letztendlich ÖPNV-Nutzer. Ja. Die haben halt eben auch kurze Reisezeiten durch U-Bahn und sehr, sehr gut ausgebautes System. Und da wird auch keiner mehr ein PKW dann von denen benutzen. Ja. Also außer sie müssen mal ins Umland fahren oder zum Baumarkt und haben schwer zu transportieren. Dafür gibt es ja Carsharing und solche Sachen. Ja. Was gibt es jetzt da für Konzepte für die Zukunft? Wie könnte sich der öffentliche Nahverkehr oder auch öffentlicher Fernverkehr, Bahn verändern? Also ich habe ja vorhin gesagt, jeder Mensch hat ja unterschiedliche Bedürfnisse. Jeder Mensch möchte zu unterschiedlichen Zeiten zu unterschiedlichen Orten gelangen. ÖPNV ist aber ein Kollektivverkehrsmittel. Mhm. Das bedeutet, ich muss meine eigene Individualität aufgeben zum gewissen Grad, um mit anderen zusammen diesen Bus oder diese Straßenbahn zu nutzen. Ja. Als öffentliches Verkehrsmittel versucht man dann eben individueller zu werden. Okay. Also man versucht eben mehr Möglichkeiten dem Nutzer zu geben, andere Verkehrsarten noch mit rein zu integrieren, also zum Beispiel Bike-Sharing oder Car-Sharing, um eben noch diese Wahl offen zu lassen. ÖPNV versucht auch cooler zu werden. Also in San Francisco hat man zum Beispiel alle Busse knallorange angemalt, um die eben im Straßenraum ein bisschen präsenter zu machen. Ja. Hat eine ganz tolle Marketingkampagne gefahren und mit Applications und Smartphones und wirklich so Belohnungen und so. Und vor allem, um eben junge Nutzer anzusprechen. Mhm. Und das ist eben so ein Versuch, dass man den ÖPNV eben ein bisschen stylischer macht. Und funktioniert das? Zu gewissen Grad auch. Also wenn ein gutes Angebot da ist, dann schafft man schon, Menschen dazu zu bringen, den auch zu nutzen. Gut, und es gibt eigentlich nicht wirklich viele Stellschrauben, wo man jetzt wirklich sagen kann, den ÖPNV fit für die Zukunft zu machen. Er wird natürlich schneller werden durch andere Integration in den Verkehr. Man wird natürlich versuchen, ihn durch die Kommunikation mit dem Nutzer zu verbessern, eben bei Störungen und Verspätungen ihn zu informieren, eben automatisch andere Verbindungen vorzuschlagen, um eben den Fahrzeitverlust erstens möglichst gering zu halten, die Zuverlässigkeit, auch wenn sie de facto nicht besteht, aber dieses Zuverlässigkeitsgefühl zu erhöhen. Man versucht auch durch so Fahrgastinformationssysteme, die an den Haltestellen, die immer anzeigen, Bus kommt in 2-3 Minuten. Ja. Das ist letztendlich da, um die gefühlte Wartezeit zu verringern. Ja. Also wenn so ein Fahrgastinformationssystem an der Haltestelle installiert ist, dann sinkt die gefühlte Wartezeit um 10%. Das bedeutet, wenn ich einen 10-Minuten-Takt habe, da denke ich warte nur 9 Minuten, obwohl ich wirklich 10 Minuten warte. Und wenn ich auch irgendwie die Haltestelle ein bisschen architektonisch ganz nett gestalte oder so, dass ich eine hohe Aufenthaltsqualität habe, mit vielleicht noch freiem WLAN oder sowas, dann sinkt eben die gefühlte Wartezeit immer mehr. Was kann man denn machen in bereits bestehenden Städten, so in Richtung eigene Spuren für Busse und so? Das ist ja schwierig, wenn die Straßen schon so sind, wie sie sind. Es kommt eben immer drauf an. Also es gibt manche Städte, die eben den ÖPNV sehr stark fördern wollen. Die sagen dann eben bei einer zweispurigen Straße, sie nehmen dem motorisierten Individualverkehr eine Spur weg, machen sozusagen eine Einbahnstraße raus und der Bus kann eben entweder auf dieser eigenen Spur fahren oder eben entgegengesetzt. Das gibt es durchaus und dann wieder den Bus durch Lichtsignalanlagen wieder in den fließenden Verkehr zu integrieren. Aber normalerweise versucht man dann den öffentlichen Personennahverkehr über Hauptstraßen eben zu führen und wo man dann die Platzverhältnisse noch hat. Gut, das ist ja eigentlich ein ähnliches Thema, wie man Radwege schafft, dort wo es noch keine gibt. Genau. Also letztendlich der begrenzende Faktor ist immer Raum. Wir haben in einer Stadt nur einen gewissen Raum zur Verfügung, den wir Verkehr zur Verfügung stellen können. Und diese Raumaufteilung, die muss eben politisch festgesetzt werden oder auch gesellschaftlich. Und dann muss das eben umgesetzt werden. Heutzutage ist es ja so in der Straßenentwurfsplanung, es gibt ja gewisse Richtlinien und es gibt gewisse Verkehrsstärken. Also man misst immer so, auf dieser Straße fahren 6.000 Fahrzeuge am Tag und hier fahren irgendwie 20.000, 30.000 Fahrzeuge. Und dann nimmt man noch so weitere Parameter, fährt ein Bus, fährt kein Bus, ist es eine Einkaufsstraße, ist es eine Wohnstraße, ist es eben eine Hauptverkehrsstraße oder und so. Und dann greift man letztendlich in dieses Schema an vorgefertigten Straßenentwürfen rein und baut das. Das ist auch so in der Verkehrsplanung, also zum Beispiel, wenn es zu sehr vielen Unfällen kommt und zu Unfallhäufungen, dann fragen die Gerichte schon teilweise auch nach, hier habt ihr jetzt diese Straße neu gemacht, es gibt ungefähr 10-mal so viele Unfälle, wie habt ihr das Ding eigentlich geplant? Ja. Wenn sie dann sagen, ja, sie haben jetzt hier diesen Entwurf, das ist die RAST, die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen. Wenn da gesagt wird, okay, wir haben diesen Entwurf genommen, dann wird gesagt, okay, der ist allgemein akzeptiert. Ihr habt jetzt keinen großen Fehler gemacht. Wenn natürlich die Stadt dann sagt, okay, wir haben das jetzt von Grund aus selber geplant, was erstens natürlich sehr viel Geld kostet und zweitens eben auch diese Unsicherheit bringt, Da wird natürlich das Gericht sagen, okay, jetzt habt ihr einen Planungsfehler, jetzt habt ihr eine Mithaftung. Mhm. Und in Deutschland wird eigentlich immer diese Rast hergenommen, außer bei komplexen Verkehrsführungen. Und deswegen sehen Straßen auch fast überall gleich aus. Was natürlich auch für die Verkehrssicherheit einen großen Faktor hat, weil man erwartet immer das Gleiche. Was heißt, sie sehen gleich aus? Ich meine, dass jetzt wie die Fahrbahnmarkierungen sind, das ist ja sowieso das gesetzlich sowieso vorgegeben. Ja. Aber heißt das, die Breite von den Gehwegen ist immer die gleich Breite, oder sowas? Genau. Also okay. Die Breite, das ist festgelegt. Es gibt auch gewisse Sicherheitsabstände, die sind festgelegt. Ja. Das ist auch notwendig, weil man muss immer bedenken, dass Fahrzeuge ja nicht geradeaus fahren. Mhm. Fahrzeuge fahren immer so einen leichten Schlingerkurs. Mhm. Und das wird bei Bussen und LKWs dann sehr interessant, weil die natürlich eine viel höhere Höhe haben und deswegen auch viel, also sozusagen oben viel weiter, viel größer Spiel haben. Ja. Hm. Genau, und deswegen muss halt ein gewisser Mindestabstand zwischen zwei begegnenden Fahrzeugen auch existieren. Mhm. Und das versucht man eben durch diese standardisierte Planung eben überall gleich zu haben. Und es gibt eben vorgegebene Mindestbreiten, die müssen eingehalten werden und ansonsten darf eine Straße nicht gebaut werden. Okay. Wenn diese Mindestbreite nicht möglich ist. Ja. Und das ist halt auch so ein Problem. Man kann natürlich, wenn man bei der ÖPNV-Planung, bei der Netzplanung, bei der Linienplanung ist und diese ganze Routenplanung macht, man muss natürlich mit einem Bus auf einer gewissen Straße auch fahren können. Ja. Also Wohngebiete, da fallen halt viele Straßen schon raus, wo man gar keinen Bus langfahren lassen kann. Ja. Man kann halt noch vielleicht beim Parkraum Parkplätze streichen, Stellfläche. Und die eben umwidmen, aber das wird auch sehr ungenau gemacht. Wie ist das eigentlich? Gibt es so Daumenwerte, ab welcher Stadtgröße es sich lohnt, eine unterirdische Metro zu haben, eine Straßenbahn zu haben, ein Busnetz zu haben? Also sich lohnt es natürlich, wenn wir an diese Kostendeckungsraten denken, die du vorhin genannt hast, ist natürlich immer eine sehr fragliche Geschichte. Aber trotzdem, wann würde man in der Stadt eine U-Bahn bauen und wann nicht? Es kommt immer darauf an, also es geht immer um die Stundenkapazität letztendlich. Mhm. Das bedeutet, man nimmt immer die natürlich die Spitzenstunde, weil die definiert letztlich die Kapazität, die zur Verfügung gestellt werden muss. Die Spitzenstunde ist meistens so zwischen 7 und 9 Uhr eben morgens, wenn die Leute zur Arbeit fahren und dann eben zwischen 16 und 18 Uhr, wenn sie wieder nach Hause wollen. Und da muss man natürlich schauen, wie sind die einzelnen Verkehrsströme in einer Stadt gelagert. Ja. Und wenn man eine gewisse Verkehrsstärke erreicht hat, dann plant man oder Man überlegt zumindest, ob man sich eine U-Bahn eben bauen soll. Wie ist denn das eigentlich mit der Leistungsfähigkeit verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel, wenn man jetzt so Bus und Straßenbahn und U-Bahn vergleicht? Das hängt natürlich damit zusammen, erstens, wie groß das Verkehrsmittel ist, also wie viele Personen letztendlich in ein Fahrzeug reinpassen, was natürlich beim Standardbus mit 12 Metern anders ist als bei der Straßenbahn mit bis zu 75 Metern und der U-Bahn mit oder S-Bahn mit noch viel längeren Fahrzeuglängen. Das hängt auch davon ab, ob das Fahrzeug letztlich im öffentlichen Verkehrsfluss mitfließt, also letztendlich zum Beispiel mit dem Pkw-Verkehr zusammenhängt, ja. Oder ob das eben auf eigener Trasse fährt. Und es hängt natürlich damit zusammen, ob man letztendlich einen Raumabstand braucht, wie zum Beispiel im U-Bahn-Verkehr teilweise, dass man eben Blockabstände hat und letztendlich nicht auf Sicht fährt. Und daraus ergeben sich halt so maximale Leistungsfähigkeiten. Also bei U-Bahn-Systemen kann das wirklich bei Tagesleistungen von bis zu 500.000 Fahrgäste gehen. Mhm. Und ein Bus, Standardbus 10.000, Gelenkbus 15.000 oder Straßenbahn 40.000. Also ein Bus transportiert dann an einem Tag 10.000 unterschiedliche Menschen. Genau, das ist sozusagen so ein Durchschnittswert von 19 Stunden Betrieb und eben ständige Auslastung. Ja, okay. Also das ist ja wirklich die Maximalkapazität ist damit jetzt gemeint. Okay, das ist also nicht das, was tatsächlich erreicht wird normalerweise. Nee, aber das wäre jetzt so theoretisch die Sachen, die so möglich sind. Also so bei, es gibt so zum Beispiel S-Bahn Flirt, also von Stadler, das ist ein Schweizer Hersteller, die maximale Auslastung eines solchen Zuges mit, ich glaube, 4 oder 5 Gliedern, also gibt es so verschiedene, es gibt so mit kürzere, mit 3 bis längere bis 7. Also wenn man so, ich glaube, mit 5 nimmt, dann schafft man, glaube ich, 25.000 Fahrgäste, wenn die ständig ausgelastet ist mit 19 Stunden Betrieb. Ja, okay. Genau. Und wie ist das, also es ist ja sicherlich in vielen großen Städten so, dass die Metro- oder U-Bahn-Linien im Prinzip an ihren Grenzen sind während der Hauptverkehrszeiten. Das heißt, da kann man den Takt nicht mehr weiter verdichten. Wahrscheinlich sind auch keine größeren Wagen oder sowas möglich. Das heißt, mehr geht dann da einfach nicht. Und das Einzige, was man theoretisch machen könnte, um mehr Leute durchzubringen, wäre, parallele Tunnel zu bauen. Also parallele Linien aufzubauen. theoretisch irgendwann bestimmt. Man versucht das immer erst mit so mit einem höheren Automatisierungsgrad hinzubekommen, dass man letztendlich den Computer die U-Bahn fahren lässt, der natürlich kürzere Abstände fahren kann, anstatt den Menschen das fahren zu lassen. Man versucht auch die Blockabstände zu verkürzen, eventuell höhere Geschwindigkeiten zu fahren mit spurtstärkeren Fahrzeugen. Man darf nicht zum Beispiel vergessen, bei der S-Bahn schafft man es mit einem Fahrzeitgewinn von 6 Sekunden 50.000 Euro also pro Jahr Kosten einzusparen. Das bedeutet, wenn ich die Fahrzeit wirklich verkürze, da kann ich wirklich die Kapazität eben erhöhen und ich habe höhere Einnahmen bei gleichen Ausgaben und dadurch sinkt das Defizit. Also ja, 50.000 Euro einsparen ist eigentlich falsch, aber man kann sozusagen dieses Defizit dadurch verringern. Ja, okay. Aber irgendwann ist es natürlich notwendig, Paralleltunnel theoretisch zu bohren. Ja. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo das mal gemacht wurde. Ja, also gut, das ist ein enormer Aufwand. Ja, man versucht dann eher, das Netz so zu gestalten, dass die Fahrgäste noch andere Möglichkeiten haben, ihr Ziel zu erreichen. Dass man eben eine Radiale und eine Tangentiallinie noch bohrt oder anbietet, die mit ein oder zwei Umstiegen dann letztendlich auch das Ziel erreichen lässt. Und dadurch eben die andere Linie entlastet. Was ich interessant fand, was ich in New York gesehen habe, das gibt es bestimmt in mehreren Städten, da gibt es ja so Expresslinien, die auf derselben Linie fahren wie die langsameren Linien, also jetzt Metro. Und da sind dann zumindest in den Bahnhöfen, gibt es dann 4 Spuren und da fahren dann die halt an diesen Bahnhöfen nicht halten, diese Expresslinien fahren dann auf der inneren Spur quasi an den haltenden Zügen vorbei, überholen die da und haben dadurch einfach eine schnellere Reisezeit. Ja genau, es gibt gewisse Knotenpunkte, die natürlich sehr große Umsteigebeziehungen haben. Und wenn ich zum Beispiel zwischen 2 großen Knotenpunkten 5 Haltestellen habe, wieso soll ein Zug an jeder dieser Haltestelle halten, wenn dann sowieso wahrscheinlich nur maximal 10% der Fahrgäste wirklich wechseln? Dann kann ich natürlich auch die Expresslinie anbieten und dadurch schneller sein. Ja. Wie ist das? Gibt es schon ganze U-Bahn-Netze oder so, wo ohne Fahrer gefahren wird? Es gibt einzelne Linien, wo man fahrerlos fährt. Also zum Beispiel, jedenfalls mit einzelnen Zügen, zum Beispiel bei der U-Bahn in Nürnberg ist das so. Da wird automatisiert schon gefahren. In London hat man sich das jetzt überlegt, vor allem um eben streikende U-Bahn-Fahrer letztendlich zu verhindern. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der kommt, das automatisierte Fahren. Das ist ja genauso wie im normalen Pkw-Verkehr. Da wird ja auch der Automatisierungsgrad steigen. Ja. Das ist recht einfach, weil U-Bahnen sind ja letztendlich in sich geschlossene Systeme. Man hat da keine Einflüsse von außen, solange sie zumindest die ganze Zeit in Tunneln fahren. Man hat immer eine geschlossene Strecke, die ist recht überschaubar und man kann letztendlich den Computer sagen, okay, hier und hier, da musst du so und so fahren. Und mit eben aktiven und passiven Sicherheitssystemen kann man das so gestalten, dass diese eine höhere Sicherheit haben als letztendlich der Mensch, weil der menschliche Faktor oder die Fehlerrate viel höher ist als beim Computer. Also bei uns ist es ja so, wir machen, wenn wir 100-mal die gleiche Aufgabe durchführen, ein Fehler. Ja. Und beim Computer ist es, glaube ich, wenn der 1 Million Mal die gleiche Aufgabe durchführt, macht er einen Fehler. Ja. Das ist so der Unterschied. Das heißt, es ist mehr so ein psychologischer Effekt, dass man es komisch findet oder dass viele Leute es komisch finden, wenn kein Fahrer da ist. In Nürnberg sind die Leute teilweise nicht in die automatisierten U-Bahn eingestiegen, da haben dann so Fahrerpuppen reingesetzt. Ah, okay. Damit die Leute trotzdem dachten, irgendwie ist jetzt noch ein Mensch drin. Ja, aber das heißt, da sitzt dann tatsächlich niemand mehr drin, weil ich habe gerade überlegt, ob es aus gesetzgeberischen Gründen trotzdem da jemand drin sitzt, auch wenn der sozusagen gar nichts mehr macht. Nein. Okay. Die sind komplett unbemannt. Okay. Und wie gesagt, wenn man es natürlich schafft, die Blockabstände zu verkürzen oder die Fahrzeugfolgezeiten zu verkürzen, spart man sich vielleicht sogar einen Umlauf ein und dadurch einen ganzen Zug und dann wird es natürlich richtig interessant. Auch für das Verkehrsunternehmen. Ja. Gibt es so Ansätze, die den Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln dynamischer anzupassen, als es heute ist? Also was mich zum Beispiel immer wundert, ist, wenn man zu Feiertagen oder so unterwegs ist, jetzt eher mit dem Zug, also nicht mit dem Nahverkehr, dass zum Teil die Züge total überfüllt sind und man sich immer fragt, so nach dem Motto, ja, die Bahn wusste doch jetzt schon seit längerem, wann Ostern ist, warum ist jetzt der Zug nur so kurz oder sowas? Und gut, da weiß ich jetzt nicht, was da an anderen Faktoren dahinter steckt, dass es vielleicht einfach nicht mehr Züge gibt oder so, also dass die Bahn nicht mehr hat. Aber da könnte man doch zum einen durch quasi statistische Datenauswertung, wann fahren viele Leute, vielleicht mehr machen. Und zum anderen wäre vielleicht für den öffentlichen Verkehr auch sowas denkbar, dass man irgendwie an einer Haltestelle misst, wie viele Leute dann da warten und dass man sagt, okay, da kommt der Bus erst hin, wenn da drei Leute stehen oder wenn jemand schon länger als 10 Minuten gewartet hat oder irgendwie sowas, dass man das dynamisch anpasst. Gibt es sowas? Theoretisch ist es natürlich möglich. Bei der Deutschen Bahn ist es so, im Nahverkehr wird das gefahren, was bestellt ist. Und da werden auch die die Zuglängen und so werden dann festgelegt. Mhm. Und die Deutsche Bahn fährt auch nur das, was letztendlich bestellt ist. Wer bestellt es denn? Ja, entweder ein Verkehrsverbund oder ein Bundesland. Also in Bayern ist es zum Beispiel die Bayerische Eisenbahngesellschaft. In Nordrhein-Westfalen ist es der VRR. Das heißt, es legt die Bahn gar nicht selber fest, ihren Fahrplan. Der Fahrplan hängt von mehr Faktoren fest, also von Trassenverfügbarkeit und so noch. Aber das Angebot, das die Deutsche Bahn fährt im Regionalverkehr, hat nicht die Deutsche Bahn selber festgelegt. Okay. Das wird immer bestellt. Das wird in Ausschreibungen festgelegt, da werden Kriterien festgelegt. Die und die Züge, den und den Takt, ihr müsst einen Zugbegleiter an Bord haben oder nicht, ihr müsst einen Fahrscheinautomat an Bord haben oder nicht, ihr müsst so und so sauber, also mindestens einmal am Tag muss der Zug gereinigt werden oder es reicht uns alle 2 Tage und so. Und das ist exakt festgelegt. Das gilt aber für den Nahverkehr. Für den Nahverkehr. Okay. Mhm. Im Fernverkehr ist es so, der ist natürlich eigenwirtschaftlich. Natürlich könnte man sagen, okay, die Deutsche Bahn, die könnte sich ja mal überlegen, ob sie jetzt ein paar Waggons mehr anhängt. Das macht sie teilweise auch. Es gibt auch das Modell, also früher zu Bundesbahnzeiten gab es das öfters, dass man letztendlich einen Zug hatte. Man hat davor nochmal einen Zug fahren lassen und dahinter nochmal einen Zug und hat sozusagen dann 3 Züge für einen eingesetzt. Das macht man heutzutage nicht mehr. Oder nur noch sehr selten. Da ist es natürlich vor allem ein Problem der Fahrzeugverfügbarkeit. Mhm. Wir haben Kapazität abgebaut bei der Deutschen Bahn. Jeder ICE, der heutzutage länger in der Werkstatt steht, tut der Deutschen Bahn richtig weh. Mhm. Und im Intercity-Verkehr und so ist es natürlich so, die Züge werden natürlich aus verschiedenen Wagen gebildet. Man muss natürlich schauen, wo stehen Wagen, wie kann ich die anhängen und wie kann ich den Zug verlängern oder verkürzen und wo nehme ich die Wagen wieder raus. Und habe ich überhaupt die Möglichkeit, den Zug zu stärken und zu schwächen? Das ist natürlich so eine Frage, die muss man natürlich langfristig geplant werden. Man könnte jetzt natürlich der Meinung sein, okay, die Deutsche Bahn müsste ja eigentlich wissen, wie die Auslastung ist, wie zum Beispiel über einen Großteil oder viele Menschen buchen natürlich heutzutage online, buchen im Voraus. Und die Deutsche Bahn weiß auch, wie die Züge ausgelastet sind. Das Problem ist nur, es gibt kein System, dass diese Daten, die eben über Online-Buchungen generiert werden, irgendwie in die Verkehrsplanung zu bekommen. Das sind zu viele Daten, die kann keiner handeln. Deswegen kann man da eben man hat kein System, das diese ganzen Daten eben verarbeiten kann. Und deswegen gibt es so heutzutage noch keine nachfrageseitige Angebotsplanung im Fernverkehr zum Beispiel. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Heißt das, die Bahn hat quasi nicht die richtige Software, um die Daten auszuwerten? Weil ich meine, technisch ist das mal ja machbar, dass man guckt, wie viele Buchungen waren da und was bedeutet das jetzt für die Strecke Stuttgart-Frankfurt? Genau, aber im Gesamtsystem geht das nicht richtig. Okay. Vor allem, man muss natürlich immer schauen, ein Fahrschein zum Normalpreis ist ja nicht zugebunden. Ja. Da ist natürlich dann noch die Schwierigkeit, welchen Zug nimmt dieser Mensch jetzt? Ja. Natürlich wird er letztendlich die Verbindung wahrscheinlich nehmen, für die er sich noch die Reservierung genommen hat. Das geht dann noch. Aber wenn man sich vorstellt, Reservierungen werden heutzutage noch mit Disketten eingelesen und diese Datenmenge, die da anfällt, die ist natürlich exorbitant hoch. Und die Deutsche Bahn kann die nicht für jede Einzelverbindung irgendwie verarbeiten. Das geht einfach nicht. Und gibt es sowas, dass man, dass in den Zügen die Auslastung gemessen wird? Über irgendwelche Sensoren, dass man guckt, wie viele Leute sind da überhaupt drin? Theoretisch ja, man kann auch Videoüberwachung nehmen. Ja. Das wird aber eher im Nahverkehr, also im Bus- und Straßenbahnverkehr genutzt. Zum Beispiel Barcelona ist es ja so, da sind in den U-Bahn-Stationen sind extra Fahrgastinformationssysteme, die zeigen mit Farben an, wo, wie stark, an welcher Stelle der Zug ausgelastet ist. Okay, das heißt, das hat man sogar in Echtzeit dann, die Informationen. Genau. Ah, ja. Also, dass die Leute jetzt, wenn sie eben im hinteren Zugteil stehen und vorne noch eher frei ist, dass die Leute eher vorne einsteigen und nicht hinten. Das ist komfortabel und ist auch die Haltestellenaufenthaltszeit minimiert wird. Ja gut, und man könnte halt auch so Dinge machen, dass wenn man das dann längerfristig auswertet und merkt, die Leute steigen immer vorne ein, dass man dann irgendwie den Bahnsteig so gestaltet, dass die Menschenströme eher in den hinteren Bereich geleitet werden oder sowas. Könnte man. Ja. Aber Auslastungsmessung wird natürlich durchgeführt. Manchmal sieht man das, wenn der Zugbegleiter zählt. Also es ist manchmal, die Deutsche Bahn gibt manchmal ihren Zugbegleiter die Aufgabe, zählt doch mal, wie viele Leute hier in diesem Zug mitfahren. Ja, aber das ist ja irgendwie steinzeitlich, oder? Ja, natürlich. Das könnte man noch technisch irgendwie anders lösen. Ja, technisch könnte man natürlich alles anders lösen. Man kann auch Sensoren in die Sitze bauen. Eben, genau. Ja. Videoausmessungen oder mit Lichtschranken und so. Ja. Das geht natürlich alles. Ja. Also das wird auch teilweise auch gemacht, aber diese Daten hat man dann halt, aber letztendlich wird nicht die Konsequenz draus gezogen. Ja, okay. Du hast dich ja auch mit dem Thema kostenlose öffentliche Verkehrsmittel beschäftigt. Das klingt jetzt eigentlich für mich, wenn du sagst, irgendwie manche Städte haben eine Kostendeckung von 10%, dann denkt man ja, naja, dann kann man es auch gleich kostenlos machen. Das kann man auch durchaus machen. Ist ja aber relativ wenig verbreitet. Also es gibt einige Städte, die haben es versucht. In Deutschland, gut, kann man eine Hand abzählen. Templin und Lübben in Brandenburg. Aber also das ist eigentlich gar nicht so selten. Also fahrscheinlosen ÖPNV, wie es eigentlich heißt, den gibt es eigentlich schon seit den 70er Jahren. Mhm. Die Diskussion kommt auch alle 5 bis 10 Jahre mal wieder hoch. Es gibt recht viel Angebot, also in Frankreich, aber auch in den USA. Okay. Natürlich mit einer Einschränkung, dass natürlich die Fahrgastzahlen vor allem in den USA nicht so hoch sind wie die, die wir hier kennen. Und es ist auch immer so eine Sache von der Refinanzierung. Ich hatte vorhin gesagt, Templin und Lübben sind so die zwei deutschen Städte, die das eingeführt haben. Man muss dazu wissen, dass Lübben und Templin, ich glaube Lübben hat 12.000 Einwohner und Templin irgendwie 14.000 oder 15.000 Einwohner, das eingeführt haben und das auch mittlerweile auch wieder abgeschafft wurde. Also Lübben war so eine Stadt, die hatte, ich glaube, eine Stadtbuslinie und die war recht, ich glaube, die hatten 60 bis 90 Minuten Takt und war auch sehr schlecht genutzt. Mhm. Und man hat damals als Stadt überlegt, ob man diesen Bus abschafft oder ob man, was man jetzt macht. Und man hat dann gesagt, okay, wir haben sowieso schon einen äußerst niedrigen Kostendeckungsgrad, da machen wir ihn umsonst. Und die haben sich damals die Grenze gesetzt, okay, wir verlassen den Bus fahren und wir machen das bis, wir begrenzen die Kosten, die wir bereit sind zu tragen, bei 100.000 D-Mark damals noch. Mhm. Und hat das dann damals gemacht. Der Bus war kostenlos und trotzdem ist kein Mensch mitgefahren. Ja. Das war eben diese Sache, eben das Angebot hat nicht gestimmt, eben ja. Mit einer Linie 60 oder bis 90 Minuten Takt, das war halt immer noch unattraktiv, auch weiß nicht, obwohl es nichts gekostet hat. Das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, dass der Preis nicht so eine große Rolle spielt. Genau. Mhm. Man hat dann, ich glaube, eine Reha-Klinik angebunden und dann hat es auch funktioniert, weil dann sozusagen die Verbindung eben verbessert wurde, ja. Diese Reha-Klinik erschlossen wurde und dadurch erst die Nachfrage im Bereich dieser Klinik generiert wurde. Und dann sind die Leute auch mitgefahren. Und ich glaube dann, also nach ein paar Jahren wurde eben dieser Kostengrad von 100.000 D-Mark erreicht und man hat es dann wieder abgeschafft. Mhm. Die zweite Stadt ist Templin gewesen. Das ist ein Luftkurort. Templin hat so einen historischen Stadtkern, durch den allerdings 17.000 Fahrzeuge am Tag gefahren sind. Mhm. Man hat dann gesagt, okay, wir versuchen jetzt eben hier die Menschen dazu zu bewegen, dass sie auf den Bus umsteigen und haben dann eben diesen faschenlosen ÖPNV eingeführt. Templin hat da, glaube ich, auch vier, ich weiß nicht, ob sie es noch haben, aber zur Zeitpunkt dieser Einführung gab es auf jeden Fall 4 Stadtbuslinien und ein paar Regionalbuslinien. Und man hat das eben fahren lassen. Also die Fahrgastzahlen, die sind auch ordentlich gestiegen. Also die haben sich innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, mehr als verfünffacht. Das Problem war nur, dass das ursprüngliche Ziel, eben diesen Innenstadtring oder diese historischen Stadtkern zu entlasten, nicht erreicht wurde. Okay. Und die Luftqualität ist auch nicht besser geworden. Das hängt immer davon zusammen, in der Verkehrsplanung, es gibt immer Pull- und Push-Möglichkeiten. Man hat sozusagen den Bus kostenlos gemacht, aber hat den Pkw-Verkehr nicht irgendwie dazu gedrängt, Bus zu fahren. Also man hat keine Parkplätze irgendwie rückgebaut, ja. Keine Parkgebühren eingeführt. Und es war genauso attraktiv, noch weiterhin den Pkw zu nutzen. Muss man natürlich die Frage stellen, wer hat jetzt letztendlich diesen Bus dann benutzt? Templin ist eine Stadt mit dem Durchmesser unter 5 Kilometer und vor allem Fußgänger und Radfahrer sind immer umgestiegen. Und das ist ja eigentlich ein Effekt, den man nicht möchte. Mhm. Und man hat dann auch nach einer Zeit lang gesagt, okay, wir haben das nicht geschafft, wir schaffen das wieder ab und hat das dann jetzt, ich glaube, für Kurgäste ist es noch umsonst die Busnutzung und der Rest muss wieder bezahlen. Mhm. Und die einzige, also das Argument, was immer kommt, wenn man über faschenlosen ÖPNV diskutiert, ist ja immer, ja, Hasselt. Hasselt ist eine Stadt in Belgien, die hat einen faschenlosen ÖPNV eingeführt, hat 75.000 Einwohner und das ist die Stadt, wo faschenloser ÖPNV super funktioniert. Es ging damals in Hasselt darum, es ist eine Stadt in Belgien an der Grenze zu Niederlanden und die war sehr stark vom motorisierten Individualverkehr abhängig und man hat 2 Innenstadtringe gehabt. Und man hätte eigentlich noch einen 3. Innenstadtring gebraucht, weil die anderen beiden Innenstadtringe total überlastet waren. Und man hätte allerdings sehr viele Querungsbauwerke bauen müssen, also vor allem Tunnel und Brücken, die natürlich sehr kapital- und kostenintensiv sind. Und der damalige Bürgermeister hat sich dann gesagt, okay, ich mache jetzt mal den Bus kostenfrei und schau mal, was passiert. Ob ich wirklich diesen Innenstadtring noch brauche. Er hat gesagt, okay, wir sparen uns da keine Ahnung wie viel Millionen Euro, wir stecken die jetzt theoretisch jedes Jahr in den Busverkehr. Interessanterweise hat Hasselt jetzt nicht nur den Busverkehr kostenlos gemacht, sondern sie haben auch massiv Parkraum reduziert. Mhm. Sie haben auch massive Parkgebühren erhoben. Also es ist so, man bezahlt für die erste halbe Stunde, glaube ich, 50 Cent und danach wären 10 Euro fällig. Oh, aber man darf dafür auch 12 Stunden parken. Ja. Man hat, wie gesagt, Parkraum zurückgebaut, man hat Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ergriffen, also Tempo 30, Einbahnstraßen und so weiter. Und man hat auch massiv das Angebot ausgeweitet. Also man hat die Haltestellenzahl, ich glaube, verdreifacht und die Busverbindung auch vervierfacht. Und die haben jetzt, ich glaube, die sind immer mit 12 Bussen haben sie angefangen, jetzt haben sie über 160. Und wie gesagt, die haben auch ein Wachstum von mehreren tausend, also von 1800 oder 1600% innerhalb weniger Jahre. Mhm. Okay, genau. Das heißt, es gibt solche und solche Geschichten zu dem Thema. Ja, wie gesagt, es hängt immer davon ab. Man kann den ÖPNV natürlich kostenfrei machen, aber man hat die Wirkung natürlich erst, wenn man das Angebot ausweitet. Ja. Und natürlich durch diese induzierte Nachfrage, die dadurch kommt, indem der Preis gesenkt wird, hat man natürlich auch, wie gesagt, auch den Anreiz, das Angebot noch weiter auszuweiten. Ja. Und dadurch generiert man wieder neue Nachfrage. Ja. Aber es ist natürlich kein Mittel für jede Stadt. Der fahrscheinlose ÖPNV hat natürlich diesen tollen Effekt. Es heißt immer, ja, wir möchten gerne Verkehr verlagern. Es gibt gewisse Stoßzeiten im Verkehr, wo die meisten Leute fahren wollen. Und wenn ich mir heutzutage vorstelle, wie in Berlin der Vorschlag gemacht wird, macht in Berlin den fahrscheinlosen ÖPNV, dann habe ich zur Hauptverkehrszeit in Berlin eben mal ein Wachstum von, es reicht schon die Verdoppelung. Und dann bricht das ganze System zusammen. Das kann das System gar nicht abdecken. Das ist halt immer so ein Vorschlag. Es gibt bestimmt einige Städte in Deutschland, da wird das funktionieren, aber ich bezweifle, dass es mehr als 25 sind. Mm, okay. Und ich habe mir das mal genauer angeschaut. Also es ist am einfachsten, wenn man fahrscheinlosen ÖPNV in so, also auf jeden Fall Städte über 5 Kilometer Durchmesser. Am besten mit einem reinen Busverkehr, weil eben Busse viel einfacher und viel schneller beschafft werden können und die Kapazität ausgeweitet werden kann als bei einer U-Bahn oder bei einer Straßenbahn. Und man muss halt einen geringen Kostendeckungsgrad haben. Es bringt nichts in Städten wie Hamburg, Dresden oder so, mit einem Kostendeckungsgrad von 80% den fahrscheinlosen ÖPNV einzuführen. Ja. Dadurch ist ja nichts gewonnen letztendlich. Ja. Man schadet sogar meiner Meinung nach dem ÖPNV, wenn man ihn kostenfrei macht, indem man ihn einfach zur Spitzenstunde überlastet und dadurch die bisherigen ÖPNV-Nutzer eben sozusagen sogar verdrängt. Ja. Man muss schon jede Stadt einzeln anschauen, welche Schwächen gibt es im Verkehrsnetz, welche Stärken das Verkehrsnetz und wie können wir irgendwie am Preis was drehen oder wäre es nicht doch schlauer, vielleicht die Linien, den Takt zu verdichten oder irgendwie das Angebot auszubauen oder neue Gewerbegebiete oder Wohngebiete zu erschließen. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über öffentliche Verkehrsmittel gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, wäre die fortschreitende Vernetzung der öffentlichen Verkehrsmittel mit Individualverkehr. Also letztendlich geht es ja da immer um dieses Problem, ich bin mit dem Zug oder mit dem Bus oder wie auch immer irgendwo hingefahren und muss jetzt aber dort vor Ort noch weiter. Und da gibt es ja inzwischen relativ viele Angebote, Carsharing, Bikesharing oder weiß nicht, wie das heißt, hier Call a Bike oder sowas. Ja. Ja. Das nimmt auch stark zu, ist mein Eindruck. Ja, genau, also eigentlich versucht heutzutage jeder, sich zum Mobilitätsanbieter zu wandeln. Also Automobilhersteller sagen, sie möchten Mobilitätsanbieter sein. Mhm. Die Deutsche Bahn sagt, sie möchten Mobilitätsanbieter sein. Jedes lokale Verkehrsunternehmen sagt, sie möchten Mobilitätsanbieter sein. Machen sie alle unterschiedlich. Bei der Deutschen Bahn ist das besonders eben krass, weil die unter anderem auch sehr stark im Carsharing sind. Ja. Deutsche Bahn auch mit Call a Bike aus Bikesharing macht, aber auch Busse, was auch sehr, sehr, sehr großes Betätigungsfeld ist. Und da wird auf jeden Fall die Vernetzung, die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln und auch zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern insgesamt wird auch viel stärker sein. Die werden viel enger verzahnt werden. Ja. Es ist auch so, zum Beispiel Automobilhersteller sind ja mittlerweile wie Daimler mit Car2Go oder auch mit BMW wie mit iDrive dabei, selber Carsharing-Angebote anzubieten. Mhm. Genau, und alle möglichen Verkehrsunternehmen versuchen eben ihre Wege und ihr Angebot weiter zu optimieren und mit anderen Sachen zusammenzusetzen. Also entweder sie bieten es selber an, wie zum Beispiel Deutsche Bahn, oder sie kombinieren das. Mhm. Was immer wichtiger dabei wird, eben bei der Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsmitteln, ist eben die Komplexitätsreduktion. Das bedeutet, im Idealfall habe ich letztendlich ein Ticket letztendlich nur noch für okay. alles. Ja. Also eine Smart Card, das ist so wie kreditkartenmäßig, ja. und ich kann damit letztendlich mit dem Bus fahren, mir ein Fahrrad mieten, Carsharing und alles Mögliche. Das kann entweder jetzt das Verkehrsunternehmen selber oder eben mit Partnern zusammen. Ja. Und dadurch wird da eben die Abrechnung aber vereinfacht und die Nutzung und der Zugang wird auch vereinfacht. Mhm. Und das ist eben so ein Trend, der immer weiter kommen wird. Mhm. Und ich warte ja immer noch darauf, dass wir diese Komplexität im öffentlichen Verkehr abbauen. Also von verschiedenen Tarifen, mhm. Zeitkarten, Wabenstruktur. Keiner weiß letztendlich, wenn ich von einer Stadt ein bisschen weiter ins Umland will, wie viele Waben muss ich fahren, ja. welchen Tarif nehme ich jetzt? Oder wo ist jetzt letztendlich die Grenze des Verkehrsverbundes und wo muss ich jetzt ein Übergangsticket lösen und so. Ja. Das ist alles noch viel zu komplex. Und da wird es auf jeden Fall noch eine große Entwicklung in den nächsten Jahren geben. Und dadurch wird auch die Vernetzung und die Verknüpfung zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln viel einfacher werden. Und glaubst du, dass sich da die ganzen Verkehrsverbünde und Unternehmen und so wirklich zusammentun und sagen, wir machen jetzt einen Tarif? Oder wird das alles rechnergestützt zwar schon so sein, dass im Prinzip die Stadt Stuttgart noch einen anderen Tarif hat als die Stadt Ulm, aber dass der Benutzer sozusagen nichts mehr davon mitkriegt, weil der nur noch in seinem Handy irgendwie in seiner App anwählt Stuttgart-Ulm und welcher Tarif dann da wie abgebucht wird, ist ihm letztendlich egal, weil es für ihn halt in der Benutzung komfortabler ist. Das kann sein, es wär wahrscheinlich sogar gerechter, weil letztendlich in Stuttgart habe ich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Verkehrsmittel, ja. die zwischen denen ich wählen kann. Deswegen habe ich auch den größeren Nutzen. Ja. Und deswegen, wenn ich den größeren Nutzen habe, dann müsste ich eigentlich auch mehr bezahlen, ja, wenn es okay. gerecht sein sollte. Ja. Deswegen wäre es eigentlich noch eine gewisse preisliche Differenzierung, wäre durchaus noch annehmbar. Ja, okay. Okay, um das nochmal zusammenzufassen, das bedeutet ja eigentlich, dass diese Grenzen zwischen öffentlichem Nahverkehr und Individualverkehr immer mehr verschwimmen, weil eben einerseits versucht wird, den öffentlichen Verkehr immer individueller auszulegen und der individuelle Verkehr wird so ein bisschen öffentlicher durch so Dinge wie Carsharing genau. oder sowas. Genau. Okay. Und die Grenzen verschwinden halt. Also man möchte sozusagen einen nahtlosen Übergang haben. Ja. Man stellt sich das in Zukunft so vor, dass man letztendlich vielleicht noch sein Smartphone hat, sagt, okay, ich möchte von A nach B und das Smartphone schlägt einem mehrere Routen vor, ja. mit mehreren Verkehrsmitteln. Und letztendlich sagt es, okay, ich weiß gerade in Echtzeit hier und hier ist gerade Stau, du nimmst heute nicht das Auto, sondern du fährst heute mit der Bahn ja. und danach fährst du vielleicht noch mit der Straßenbahn. Okay, und wenn du hier die 300 Meter noch zurücklegen willst, kannst du noch Bike-Sharing machen. Mhm. Willst du das jetzt haben? Sagt man, ja, okay. Und dann bucht man sich selber ein. Ja. Das wird automatisch bezahlt und man fährt einfach. Und zum Beispiel ja. kann es dann auch sein, wenn zum Beispiel eine Störung oder Verspätung ist bei der Eisenbahn, dass dann das Handy von sich aus automatisch die Route neu berechnet und sagt, okay, steig mal lieber jetzt hier aus. Wenn du jetzt die Straßenbahn nimmst, bist du 2 Minuten schneller. Oder statt jetzt die 3 Stationen noch weiterzufahren, als da hast umzusteigen, weil ja. dein Anschluss gerade weg ist. Ja. Und das wird eben kommen. Also das ist das, was man ja heute ein Stück weit schon machen kann, aber das macht man eben oft noch irgendwie selber. Genau, und es ist noch nicht automatisiert. Ja. Und es fehlt auch noch ein großer Teil, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass man normalerweise mit dem Zug fährt, und der aber gerade so 20 Minuten Verspätung hat. Und dann irgendwie so das Smartphone so weiß, okay, 20 Minuten. Okay, hier ist noch ein Carsharing-Fahrzeugfall. Du nimmst jetzt heute Carsharing, die und die Route. Und damit fährst du. Und das schafft es heutzutage nicht. Ja, ja. Mhm. Weil es fehlen einfach die Daten. Also man weiß zwar, wie viel Verspätung ein Zug hat. Man weiß ungefähr, wie die Verkehrsbelastung ist, aber auch noch nicht so wirklich ganz in Echtzeit. Man weiß noch nicht, ob jetzt ein Carsharing-Angebot frei ist, da muss man auch noch Mitglied sein. Das funktioniert also noch nicht automatisch. Ja. Und das wird eben, wenn das alles aus einer Hand kommt, aus einem Guss, dann ist es halt möglich, wirklich nahtlos zwischen den Verkehrsmitteln, je nach Verkehrslage zu wechseln, hin und her und kreuz die quer. Ja. Und wenn es alles noch mit der Abrechnung ganz einfach ist und so, dann funktioniert das auch. Ja. Aber da müssen wir halt erstmal hinkommen. Und das kann schneller gehen, als wir denken. Das wird vor allem erstmal lokal von den Verkehrsunternehmen, wenn sie sehr innovativ sind, wird das kommen. Und es wird vielleicht noch 5 Jahre dauern, dann kann das durchaus schon Realität sein. Mhm. lass uns doch mal einen kleinen Schwenk machen und ein bisschen mehr von der planerischen Seite drauf gucken. Wie geht man eigentlich vor bei der Verkehrsplanung, sowohl von öffentlichen Verkehrsmitteln als auch vom Individualverkehr? Also ganz theoretisch ist es immer identisch. Es ist letztendlich egal, ob ich motorisierten Individualverkehr plane oder ÖPNV. Man fängt immer damit an, dass man letztendlich schaut, von wo nach wo, also sozusagen erstmal, wo wird überhaupt Verkehr erzeugt. Verkehrsplanung nimmt da Quelle-Zielgruppen. Also zum Beispiel eine Gruppe ist Wohnen, eine ist Arbeit, Einkaufen, Bildung und dann Sonstiges. Also im Sonstiges fallen vor allem so ganze Freizeitverkehr fällt da rein. Und man schaut sozusagen, man hat eine Stadt und macht sozusagen mehrere Verkehrsbezirke. Man schaut sich sozusagen einmal so geografische Grenzen an, Flüsse, Hauptstraßen und so und nimmt dann sozusagen die Gebietsform. Also ein Gewerbegebiet wird natürlich immer Quelle-Zielgruppe, also Arbeit sein. Genau. Und man hat dann diese einzelnen Verkehrsbezirke, man macht dann noch sozusagen einmal Umland und dann gibt es noch Kantonbezirke, um diese Umlandbeziehung abzubilden. Genau, man schaut letztendlich, wie diese Verkehrsbezirke untereinander zusammenhängen. Also Quelle, Zielgruppe, WA, Wohnen, Arbeit. Und da schaut man letztendlich hier, okay, hier ist meine Quelle und da ist meine Senke. Und wie viele Menschen fahren jetzt sozusagen von da nach da zur Arbeit? Ja. Also zum Beispiel hier in Stuttgart wahrscheinlich Daimler und so, die werden wahrscheinlich eine eigene Quelle und eine eigene Senke sein. Also die werden wahrscheinlich auch eigene Verkehrsbezirk sein in der Verkehrsplanung. Und man versucht dann über Erhebungen diese Werte eben zu generieren. Also entweder es gibt Haushaltsbefragungen, oder man nimmt Daten aus dem Einwohnermeldeamt und solche Sachen, also die ganzen sozioökonomischen Parameter werden eben dazu genommen. Es gibt zwei große Verkehrserhebungen in Deutschland, das ist einmal SAV und einmal MID, also Mobilität in Deutschland. Und die sind recht umfangreich. Also da wird wirklich sehr viel abgefragt. Also Führerscheinbesitz, Auto, Haushaltseinkommen, Familienmitglieder, alle möglichen Sachen. Und da wird auch gefragt, okay, welche Wege haben Sie gestern alle zurückgelegt? Und dann werden wirklich von einem Tag werden wirklich komplett alle Wege erhoben. Und daraus kann man sozusagen schauen, okay, der und der wohnt da und geht da einkaufen. Da kann ich sozusagen, okay, hier habe ich meine Quelle, da habe ich meine Senke und ich habe eine gewisse Verkehrsstärke. Das ist sozusagen einmal die Verkehrsnachfrage, also diese Verkehrserzeugung, wo wird Verkehr erzeugt. Dann habe ich natürlich sozusagen eine Angebotsmodellierung. Wie sieht jetzt endlich mein Angebot aus am Straßennetz? Welches ist vorhanden? Wie ist die Kapazität, die ich damit abbilden kann? Wie ist die Leistungsfähigkeit? Man kann über Induktionsschleifen irgendwie Geschwindigkeiten messen oder auch Anzahl von Fahrzeugen, wie viele da fahren. Und dann hat man letztendlich eine Quelle und da hat man sozusagen die Komponente Zielwahl. Also es gibt letztendlich drei Arten von Quell-Zielgruppen. Einmal natürlich die fixierten. Zum Beispiel Wohnung ist immer fixiert, weil die ändert sich nicht, genauso wie Arbeitsplatz. Es gibt aber auch zum Beispiel Einkaufen ist dann nicht mehr wirklich fixiert, sondern man hat natürlich mehrere Möglichkeiten, mehrere Läden, wo ich einkaufen gehen kann. Genau. Und ich habe dann sozusagen dann noch meine Zielwahl. Wenn ich natürlich keinen Führerschein habe, dann fallen zum Beispiel der IKEA ohne ÖPNV-Anbindung fällt wahrscheinlich schon mal weg. Ja. Und dann habe ich eben eine Zielwahl getroffen. Also ich habe jetzt sozusagen eine Quelle, ein Ziel. Jetzt brauche ich letztendlich noch ein Verkehrsmittel. Man hat letztendlich, das sind mehrere Modelle, also meistens so Login-Modelle oder andere Bewertungsfunktionen. Und da werden eben diese Einzelbewertungen jeweils mit einem gewissen Wichtungsfaktor fließen damit ein. Also es gibt positive und es gibt negative. Und damit werden sozusagen die einzelnen Verkehrsmittel bewertet. Ich habe dann eine gewisse Verkehrsstärke und dann habe ich eine gewisse Verkehrsmittelwahl. Und dann wird diese Verkehrsstärke auf die einzelnen Verkehrsmittel, die wahrscheinlich auf dieser Quelle Zielgruppe oder diese Verbindung gewählt wird, die werden dann eben verteilt. Und damit habe ich die Verkehrsstärke. Habe ich denn bei meiner Nachfrageerhebung auch nachgefragt, nicht nur wo wohnst du und wo arbeitest du, sondern auch mit welchem Verkehrsmittel möchtest du dich von da nach da bewegen? Nee. Okay. Es wird letztendlich nur gefragt, haben Sie einen Führerschein, haben Sie einen PKW oder welche Verkehrsmittel nutzen Sie? Ja. Und anhand dieser erhobenen Daten wird sozusagen diese Wahrscheinlichkeit gebildet. Okay. Und wie heißt diese Funktion, die du da genannt hast, die man da anwendet bei der Modellierung? Also es gibt verschiedene Funktionen. Das sind alles Bewertungsfunktionen. Mhm. Und das hängt eben davon ab. Das kann eine ganz normale Exponentialfunktion sein oder eine Logit oder eine Probit-Funktion und auch wilde Kombinationen davon. Ja. Und dann gibt es in der Verkehrsplanung auch noch natürlich CR-Funktionen, also Capacity Restraint Funktion, weil natürlich ein Straßennetz nur eine gewisse Maximalkapazität hat. Und natürlich der Verkehrsfluss dann auch noch von Geschwindigkeit und Kapazität abhängig ist. Und dann das sozusagen nochmal modelliert wird. Also das sind, nur um nochmal einzuhaken, das heißt, ich habe jetzt eben meine Nachfrage erfasst und meine momentane Situation. Das stecke ich jetzt in mein mathematisches Modell rein. Und was kommt dann raus? Kommt dann raus, man müsste auf dieser Straße statt vier Spuren haben und dann würde die Situation deutlich entlastet? Oder was ist das, der Output aus meinem Modell? Letztendlich hat man nur, also eine Quelle Ziel, da hat man eine Wahrscheinlichkeit, welches Ziel aus dieser Zielwahl, also aus den ganzen Möglichkeiten gewählt wird. Okay, also zu welchem Laden ich gehe? Zu welchem Laden man geht, dann gibt es noch eine Wahrscheinlichkeit, welches Verkehrsmittel man wahrscheinlich nutzt. Dann gibt es noch eine Wahrscheinlichkeit, welche Route man nutzt. Dann wird diese Route mit Verkehrsnachfrage belastet. Dadurch ändert sich natürlich wieder die Bewertung. Wenn ich natürlich eine Straßenverbindung habe, die dann total überlastet ist, dann wird diese Route nicht gewählt oder dieses Verkehrsmittel nicht gewählt. Also diese Umlegungssache. Ja. Und dann geht es wieder vorne weg, dann wird er wieder neu bewertet. Ja. Und dann wird wieder geschaut, okay, ich erreiche diesen Laden jetzt nicht, weil da immer Stau ist. Nehme ich halt den nächsten Laden und mache das gleich nochmal. Ja. Okay. Das sind sozusagen die Abläufe, die da ganz grob dahinter stehen. Ja, also, und das wende ich an, also das wird in der Verkehrsplanung angewendet, sowohl wenn ich irgendwie ein bestehendes Verkehrsnetz habe und gucke, was ich da verändern könnte, als auch wenn ich jetzt irgendwie einen komplett neuen Stadtteil baue und rausfinden muss, wie viele Straßen in diesen Stadtteil führen sollten, damit es funktioniert. Genau, also es geht darum, das Bestandsnetz zu modellieren und dann eben natürlich ein neuer Stadtteil, eine neue Verkehrsanbindung an einen Stadtteil natürlich auch einen Einfluss auf das bestehende Verkehrsnetz. Ja. Und das heißt aber, in diesen Modellen werden immer sämtliche Verkehrsmittel mit eingeplant? Also es wird letztendlich betrachtet, okay, wie ist die Wahlwahrscheinlichkeit, welches Verkehrsmittel wird derjenige Mensch wählen? Ja. Aber letztendlich bei der Routen oder bei der Planung wird natürlich dann nur der Straßen, zum Beispiel die Straßeninfrastruktur geplant. Ja klar, wenn ich also jetzt nur mich mit den Straßen zusammen beschäftige, klar. Aber wenn jetzt irgendwie die Bahn sich überlegt, ob sie hier eine neue Verbindung baut oder so, dann muss sie natürlich auch gucken, wie viele Autofahrer gibt es denn da, die sowieso nicht mit dem Zug fahren? Genau, ja, das ist klar. Also wie viele Leute werden halt dann ist so eine Frage, wie viele Leute werden denn bereit, auf die Bahn umzusteigen? Ja, ja, genau. Okay. Was gibt es denn für Möglichkeiten, Verkehr und Verkehrsflüsse zu erforschen? Also es gibt ja einiges an Messtechnik, wie du schon gesagt hast, was halt, weiß nicht, Induktionsschleifen und sowas betrifft, Kameras. Das heißt, es ist zum einen Messtechnik. Was wird denn auch noch gemacht, vielleicht an weiterer Messtechnik oder auch an Simulationen, Experimenten, sowas? Also es ist natürlich sehr schwer, im Verkehr Experimente durchzuführen. Mhm. Also besonders, wenn man Gesamtverkehrsnetze betrachtet. Man kann nicht einfach irgendwie mal eine Straße testweise bauen, schaut, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, reißt man sie wieder weg. Das bedeutet, der Verkehr ist eben hochgradig abhängig von Simulationen. Und in diese Simulation werden eben Bestandsdaten eingegeben und man versucht über diese Simulation dann eben eine Prognose oder ein Modell für andere Gebiete oder auch die Zukunft zu entwickeln, wie sich das ändert. In gewissen Bereichen werden auch Experimente durchgeführt, also vor allem im Bereich Verkehrssicherheit natürlich, auch verkehrspsychologische Analysen, also im Fahrsimulator wird geschaut, welche Bereiche die Augen erfassen und dann kann man sozusagen dann die mit den Armaturen und so die anders anordnen oder auch andere passive und aktive Sicherheitselemente. Und natürlich kann man auch im begrenzten Raum Experimente durchführen. Verkehrsunternehmen machen es zum Beispiel, wenn sie testweise irgendwelche Verkehrsmittel fahren lassen, zum Beispiel es gibt ja überlange Busse, ob die auch im Straßennetz normal unterwegs sein können. Aber in der Forschung mehr gesehen geht es dann eher darum, um die Modellierung von Fußgängerströmen zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel ein Experiment, dass man 2, 3, 4 Gruppen hat, zieht den andere andersfarbige T-Shirts an, lässt die aufeinander zulaufen und schaut sich letztendlich, filmt das und analysiert dann, wie diese Fußgängerströme miteinander umgehen, wenn sie entgegengesetzt aufeinander zulaufen und welche Wege dann gewählt werden und wie sich das dann verhält. Okay, das ist so Schwarmverhalten und solche Dinge. Genau, Schwarmverhalten, das wird auch dann in der Stauforschung benutzt. Obwohl jetzt ich denken würde, dass diese Experimente, die man jetzt mit Fußgängern sozusagen macht, die kann man ja dann nicht so ohne weiteres auf Fahrzeuge übertragen. Auf jeden Fall nicht 1:1. es ist so, im normalen Straßenverkehr werden dann vor allem Videobeobachtungen gemacht. Mhm. Und es wird dann analysiert, wie die Verkehrsteilnehmer miteinander umgehen. Mhm. Und auch zum Beispiel bei Fahrbahnverengung dann die Einfädelung passiert oder auch die Ausfädelung und Beschleunigungswerte gemessen werden und so. Ja. Aber das ist eigentlich so im Verkehr auch nicht so üblich. Also es ist eher wichtiger, Verkehrsflussmessung über Induktionsschleifen im Fahrbahnboden oder eben über Videoaufnahmen, wie der Verkehr fließt und welche Beeinträchtigungen entstehen können. Und dann ist auch noch sehr wichtig zum Beispiel die Emissionsmessung. Die wird ja auch auf Messständen durchgeführt, aber auch im öffentlichen Raum. Die passieren schon. Ja. Was gibt es denn da für Erkenntnisse? Was bringen so Dinge wie Verkehrsleitsysteme, die zum Beispiel Hin- und Rückfahrspur umschalten oder zum Beispiel Tempolimits? Also Tempolimits sind sehr wichtig, weil es gibt, Straßen haben eine gewisse optimale Kapazität. Mhm. Es ist so, die Kapazität einer Straße wird einmal durch die Breite definiert, letztendlich wie viele Fahrzeuge parallel fahren können, und durch die Geschwindigkeit. Je höher die Geschwindigkeit ist, desto höher sind auch die Abstände zwischen den Fahrzeugen selber. Und man hat sozusagen den maximalen Verkehrsfluss auf einer Straße bei 90 Stundenkilometern. Mhm. Man hat die optimalen Abstände und man hat sozusagen auch die optimale Breitenauslastung. Ja. So. Und durch zum Beispiel, man versucht auf Autobahnen, wenn man weiß, dass ein Stau entsteht, kann man mit Kameras beobachten, wie sich der Verkehrsfluss verlangsamt. Ja. Da kann man sozusagen schon ein paar Kilometer vorher eine Geschwindigkeitsbegrenzung anordnen von 100 Stundenkilometer oder 80 Stundenkilometer und dadurch den Verkehr verlangsamen, mhm, und dadurch eher auf diese optimale Kapazität zu kommen. Mhm. Und dadurch, Stau breitet sich ja immer nach hinten aus. Ja. Dieser Schmetterlingseffekt. Es gibt ja auch teilweise so diesen Begriff der Phantomstaus. Es gab irgendwann mal einen Verbremser von irgendjemandem und 30 Minuten später entsteht genau an dieser Stelle wegen dieses Verbremserstaus. Ja. Das ist das Problem, weil Menschen natürlich nie optimal bremsen und beschleunigen, sondern immer entweder zu viel oder zu wenig. Ja. Und dadurch letztendlich die Kapazität der Straße herabgesetzt wird. Ja. Und dadurch entsteht irgendwann mal Stau. Ja. Und wenn man dieses Limit dann eben auf 80 oder 100 km/h setzen würde, dann würden alle schneller ans Ziel kommen letztendlich, weil sie eben nicht in dem Stau stehen. Also wenn alle Verkehrsteilnehmer konstant 90 Stundenkilometer fahren würden, wäre die Kapazität der Straße am höchsten. Gut, das ist das eine, aber das, was du gesagt hast, wenn beobachtet wird, dass ein Stau entsteht und man setzt dann die Geschwindigkeit runter, ja, dann wäre das auch insgesamt effizienter für alle. Ja, ja, mhm, natürlich. Ja, okay. Es ist, und bei der Freigabe, also bei der temporären Freigabe von Fahrstreifen und Richtungsänderung ist es natürlich so, man hat natürlich immer zu gewissen Tageszeiten gewisse Verkehrsströme. Mhm. Morgens eher in die Stadt rein und abends eher raus. Und dadurch, mhm, kann ich halt sozusagen die Kapazität der Straße besser kann ich die erhöhen und, mhm, und die Straße besser auslasten. Mhm. Und sind das Dinge, die auch kommen werden? Mehr, ja, und mehr. Um Frankfurt herum hat man ein Anti-Stau-Programm aufgesetzt, eben mit Verkehrsleitzentrale und intelligenter Verkehrssteuerung, und man hat dadurch wirklich das Stauaufkommen massiv reduziert. Mhm. Das geht. Da geht es auch teilweise um die temporäre Freigabe von Seitenstreifen. Das kann temporär durchaus sinnvoll sein. Man muss diese Seitenstreifen natürlich zu 100% überwachen, falls wirklich mal ein Pannenfahrzeug stehen sollte. Ja. Dass da keiner dann reinfährt. Ja. Es gibt aber auch Autobahnabschnitte in Deutschland, die nicht überwacht sind, obwohl trotzdem der Seitenstreifen freigegeben, mhm, wird. Da habe ich dann schon ein paar Bedenken. Ja. Aber letztendlich, die intelligente Verkehrssteuerung wird in Zukunft immer weiter zunehmen. Also ja, das ist auch so, Smart Cities, IBM, Microsoft, die arbeiten alle an solchen Modellen und an solchen Angeboten. Und gibt es da irgendwelche Zahlen, wie weit man dann die Kapazitäten noch ausreizen kann, wenn man das macht? Also es gibt mal so eine Zahl, wenn man autonome Fahrzeuge fahren lassen würde, der Computer, die optimale Abstände einhalten und auch optimale Fahrdynamik letztendlich ausnutzen und man auch so passive Systeme hat, wie halt die Freigabe von Streifen und richtungsabhängige Dinge, dann könnte man theoretisch die Kapazität des Straßennetzes, ich glaube, um bis zu 75% erhöhen. Mhm. Also es ist schon ein massives deutlich, Potenzial, ja, aus der Training. Also vor allem in den Abständen eben. Ja, da würde ich denken, dass es da halt auch extrem davon abhängt, welche Randbedingungen man da bei seiner Simulation anlegt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Innenstadt entstehen ja relativ viele kleinere Anhaltevorgänge oder so, auch dadurch, dass zum Beispiel der Vordermann, der sucht irgendwie nach einem Laden und hält dann kurz an und fährt dann aber weiter oder der will schnell was ausladen und da gibt es eben keinen Parkplatz, also bleibt er kurz am Rand stehen und solche Dinge. Und das hätte man ja auch wahrscheinlich in irgendeiner Form noch, wenn man autonome Fahrzeuge hätte. Und die würden ja dann trotzdem weiterhin diese Anhaltevorgänge auslösen. Ja, das ist schon richtig. Das kommt immer drauf an. Also man könnte natürlich dann auch sagen, wenn man sozusagen intelligente Verkehrssysteme macht, dass man den Parkraum auch intelligent macht. Dass man letztendlich in jeden Parkplatz oder jeden Stellplatz einen Sensor reinsetzt und dann sagt, okay, du willst jetzt sie anhalten, aber hier 50 Meter einmal rechts um die Ecke ist noch ein freier Parkplatz, nimm doch den, dann musst du hier nicht irgendwie, da stellst du kein Hindernis da auf der Straße. Dass man solche Effekte einfach minimiert. Sowas gibt's ja, also zum Beispiel in San Francisco wurde das ja gemacht, dass man hier Echtzeit-Parkplatz-Auslastungsmessung macht und sozusagen mit dynamischen Parkgebühren dann schaut, wenn eben eine hohe Nachfrage nach Parkfläche herrscht, dass man halt höhere Preise verlangt und wenn nachts halt nur geringe Preise, wenn eine geringe Nachfrage ist und dass man da sozusagen eine dynamische Bepreisung macht und dadurch auch eine dynamische Verkehrssteuerung. Mhm. Das funktioniert auch sehr gut. Mhm. Und es gibt ja, also zum Beispiel Parksuchverkehr ist ja auch ein sehr großes Problem. Es gibt durchaus Stadtviertel, wo 70% des Verkehrs, die herrschen, letztlich Leute sind, die einen Parkplatz suchen. Okay. Also in München gibt es Viertel, wo 70% wirklich Parksuchverkehr sind. Ja. Und da kann man natürlich ansetzen und durch intelligente Verkehrssteuerung und intelligente Systeme sehr viel Verkehr vermeiden. Ja, okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen in Forschung und Weiterentwicklung, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also für die Verkehrssteuerung ist es auf jeden Fall noch da, dass die Echtzeitsteuerung wahrscheinlich noch stärker kommen wird. Vor allem Handydaten oder auch Fahrzeuge, die untereinander kommunizieren oder auch mit der Straße kommunizieren und sagen, okay, ich fahre jetzt hier und hier lang oder ich befinde mich gerade hier und hier. Und man kann sozusagen in Echtzeit schauen, wie das Straßennetz ausgelastet ist. Ja. Und dann kann man zum Beispiel durch Anpassung oder durch dynamische Anpassung von Ampelschaltungen oder auch durch Richtungsweiser kann man letztendlich die Verkehrsströme besser verteilen. Ja. Und da gibt es ja heutzutage auch schon Handy-Apps für, die letztendlich das komplette Verkehrsnetz einer Stadt abbilden und in Echtzeit wirklich den Verkehr messen und wirklich dem Navigationsgerät oder auch dem Smartphone sagen, okay, wenn du jetzt hier rechts abbiegst, bist du 5 Minuten schneller da. Mhm. Und die verteilen sozusagen die Verkehrsströme gerechte oder das ist gerecht, aber gleichmäßig über eine Stadt. Ja, gut, von der Stadt Stuttgart gibt es zum Beispiel, da kann man das halt im Internet angucken, die kriegen Daten von Straßenbahnen, von Taxifahrern und von der Polizei, wenn irgendwo ein Unfall ist oder sowas und dann sieht man eben auch, welche Strecken ausgelastet sind und welche nicht. Ja, und zum Beispiel auch die ganzen Mobilfunkanbieter, die ganzen Daten werden auch anonymisiert weitergegeben. Mhm. Also letztendlich jedes Handy, das bei Vodafone oder T-Mobile oder O2 ist, diese Daten werden eben, man kann ja auf den Meter genau sagen, letztendlich, wo ein Mensch ist. Und man sieht ja, wenn er sich mit einer gewissen Geschwindigkeit auf einer Straße fortbewegt, dann muss er ja im Auto sitzen. Ja. Und dann kann man sozusagen sagen, okay, der und der fährt da und man hat dann sozusagen eine gewisse Punktedichte. Ja. Und anhand dieser Punktedichte kann man halt die Auslastung an der Straße bestimmen. Und das wird heute schon gemacht? Ja, das wird schon gemacht. Mhm. Man kann auch zum Beispiel bei TomTom bis zum Jahr 1950 komplett jede Straße in Europa anschauen, wie viel Prozent die belastet war, welche Uhrzeit. Okay. Das wird halt dann, also die historischen Daten sind dann rückwärts interpoliert, aber die Daten von 2000 bis heute, die sind wirklich in Echtzeit und 100% gemessen. Ja, das war ja jetzt ein ziemlicher Rundumschlag um ganz viele Themen. Haben wir denn jetzt irgendwas ganz Wichtiges noch ausgelassen oder vergessen? Also weggelassen haben wir jetzt komplett die ganze Fahrzeugtechnik-Sache. Elektromobilität, aber auch Biokraftstoffe oder eben auch Erdgasantrieb, was vor allem in den USA kommt. Wie gesagt, der ganze Logistikbereich. Ja. Aber das sind alles so Themen, die benötigen eigentlich einen eigenen Podcast, weil da kann man wieder Stunden drüber reden. Und das ist jetzt zwar jetzt alles stark an der Oberfläche geblieben, aber ich glaube, man konnte jetzt einen ganz guten Eindruck gewinnen, wie so Verkehr funktioniert und was dann die Trends sind, die zurzeit erkennbar sind und wie sich die Zukunft in Zukunft darstellen wird. Ja, und wer es ein bisschen genauer wissen will, der kann ja auf deinen Blog gucken. Den werden wir dann auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Und zum Thema Elektromobilität machen wir vielleicht einfach nochmal extra was, weil das ist sicherlich nochmal 2-3 Stunden. Genau. Gut, dann sage ich vielen Dank. Es war super interessant. Danke für deinen Besuch. Gern geschehen. Also, ihr habt es gehört, das Thema Elektromobilität oder ein bisschen allgemeiner gesprochen, alternative Antriebskonzepte stehen natürlich auch noch auf unserer Liste.